Warum steht die Türklingel da? Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen beim Explorers Pack. Ja, ihr werdet euch wundern, ist Leon um 50 cm gewachsen und hat seine Haare verloren und einen Bart bekommen? Nein, ich bin es, Justus. Ja, Wahnsinn. What? Ja, wow, Alter. Ich habe euch getäuscht, die letzte halbe Stunde. Alter, was für ein Prank. Ja, nicht schlecht. Ja, Explorers Pack macht jetzt auch... Bist du dieser Typ, von dem sie immer reden in diesem Just Us for DM? Ja. Hashtag JustUs4DM. Ich bin aber alleine, ich bin nicht 4. Oh. Alter, das ist doppelt Prank. Ich bin jetzt schon so disappointed. Alter, Explorers Prank macht jetzt auch Prank-Videos. Ja. Explorers Prank. Könnt ihr mal sehen. Also, gibt es noch irgendwelche Ankündigungen für heute? Ja, ich fange mal hier an, auf Justus Platz normalerweise. Wir haben dieses schöne Exemplar des Brettspiel-Charity-Kalenders bekommen, den der die gute Svetlana von dem... Boardgame-Dingers von Boardgame-Dinger. Svetlana und Boardgame-Dinger, die sind eins. Auf jeden Fall haben wir dieses Brettspiel-Charity-Kalender bekommen, den ihr ab jetzt auf boardgamedigger.de oder auf der BerlinCon am 21. und 22. Juli direkt kaufen könnt. Das Besondere daran ist, wir sind drin. Das Besondere daran ist, wir sind dabei. Das und das Besondere ist, dass er für Charity ist. Und das. Das steht da drauf. Zeig mal das Bild. Unseres? Nein. Dafür müsst ihr den schon kaufen. Es gibt auch ein Rezept. Das gute Ding kostet 15 Euro und alle Erlöse gehen an einen wohltätigen Zweck, an ein Kinderhospiz in Wilhelmshaven und an noch etwas, das ich mir nicht gemerkt habe. Leon unterstützt das sehr, weil aus Wilhelmshaven, da kommt er her. Ja, stimmt. Da ist hat er sich geboren. Gereimt, also muss ich weiß. Das ist gut und wahr. So, noch weiteres. Kommt in meinen nächsten Kosmopol. Nee, sehr schön. Sven, haben wir schon Post? Ja, gleich, aber doch jetzt noch nicht. Und jetzt noch nicht. Ja, hätte ja sein können. Also, wir machen dieses Mal eine Unterbrechung der regulären Kampagne und machen einen One-Shot, geleitet von mir. Ja, Hashtag Justus4DM. ICDHQ hat Früchte getragen. Und zwar machen wir heute das Monster Mash. Das heißt, die Spieler wissen noch nicht, was sie spielen. Sie werden jeweils ein Monster spielen, Challenge Rating 5, entweder aus dem Monsters Manual oder Volo's Guide to Monsters. Dad? How are monster children born? You know, son, when two monsters really love each other, they do the mash. They do the monster mash. They do the monster mash. Also, ich habe hier eine Liste vorbereitet mit 20 von mir handverlesenen Monstern, die weder game-breaking sind noch unlustig. Und ich würde jetzt einfach jeden einmal bitten, einen D20 zu würfeln. Mit Advantage? Nein, das macht keinen Unterschied. Es ist tatsächlich, egal wie hoch ihr seid, es ist egal. Ich würde sagen, dann fangen wir mal bei Linus an. 16. Linus spielt einen Troll. Einen Troll. 18. Fuck, die hatte ich eigentlich. Du bist ein Wraith. Wow. Oh nein. Nice. Jetzt will ich gar nicht mehr würfeln, das ist schon so cool. Ich hab die 9. Einen roten Slat. Nice. Und eine 12. Eine 12. Ich kenne den deutschen Namen, ich sage aber ein Shambling Mound. Ja. Oh, geil. Also, wir haben einen roten Slat, ein mehr oder weniger großes Krötenmonster, einen Shambling Mound, eine sich langsam fortbewegende Pflanzenkreatur, ein Troll. Trolle sind geil, die regenerieren ohne Ende. Und ein Wraith. Sehr schön. Wie sieht das aus, lieber Sven? Oh, Regiegott meines Herzens. Kriegen wir das hin, das Intro abzuspielen? Hast du es vorbereitet? Oder? Das normale Intro, ja. Wunderbar. Dann spielen wir jetzt das normale Intro und beginnen danach mit dem Monster Mash. Liebe Monster Mash. In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung. Ablenkung. Und so flüchten sich 7 mutige Seelen in eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voller schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen. Wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack. Sei dabei. Willkommen zurück. Explorers Pack, sei dabei. Willkommen beim Monster Mash. Wir haben nochmal jetzt unsere ganzen Character Sheets sozusagen bekommen. Ich wiederhole noch einmal. Linus, magst du dir einmal vorstellen, was du spielst? Ich bin ein Troll. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, soll ich einfach einmal diesen Absatz vorlesen? Wenn du willst, gerne. Okay. Also, geboren mit schrecklichem Appetit, essen Trolle alles, was sie fangen und verschlingen können. Sie haben keine Gesellschaft, allerdings dienen sie manchmal als Söldner für Orks, Oger, Ettins, Hexen oder Riesen. Als Bezahlung verlangen sie entweder Essen oder Gold. Sind allerdings schwierig zu kontrollieren, machen was sie wollen und das machen sie selbst, wenn sie mit stärkeren Kreaturen arbeiten. Können sich regenerieren und mutieren gerne mal. Julian. Ich kann das jetzt nicht so on the fly übersetzen, ehrlich gesagt. Möchtest du das machen? Okay. Also, ein Wraith ist quasi die Inkarnation der Boshaftigkeit, konzentriert in eine nicht korporale Form, die versucht, alles Leben auszulöschen. Er ist durchzogen von negativer Energie und alleine sein Durchschreiten der Welt schwärzt und tötet nahe Pflanzen. Tiere fliehen von seiner Präsenz und selbst kleine Feuer können gelöscht werden von dem saugenden Nichts der widerlichen Existenz des Wraith. Und er hat keinen Körper, das heißt, er kann überall durch. Fast überall. Lieber Henne. Ja, ich bin ein roter Slard. Slard könnt ihr euch vorstellen wie einen auf 2 Beinen laufenden Froschmenschen, der in der häufigsten Form in Blau, Grün, Rot oder Grün vorkommt. Was denn? Blau, Grün, Rot oder Grün vor. Grau. Also 4. Blau, Grün, Rot oder Grau. Ich habe leider hier keine Description, deswegen habe ich die mal schnell rumgegoogelt. So, ich glaube, also die Slark kommen aus dem Limbo. Und ja, ich glaube tatsächlich, also es gibt über einige mehr und einige weniger Geschichte. Ich glaube, das Interessanteste für Slard ist, dass ihre Reproduktion, denn Slard vermehren sich, indem sie lebendige Gestalten mit Eiern infizieren, in denen sich die Slard-Larven quasi laben und nach 3 Monaten sich durch sämtliche vitale Organe durchfressen und den Host im Anschluss daran töten und dadurch emergen, was übrigens auch eine meiner Fähigkeiten ist. Du kannst Eier legen. Ich kann Eier in lebende Gestalten legen. Das ist kostet. Widerlich. Ryan. Ja, ich spiele einen Shambling Mound, eine große Pflanze. ja, der Shambling Mound, zeitweise auch als Shambler benannt, stapft pausenlos durch tiefe Sümpfe. Große Regenwälder und konsumiert dabei alles organische Leben in seinem Weg. Dieses verrottende Etwas aus sich bewegender Vegetation ist etwas größer als ein Mensch und endet in einem kopflosen Top. Hals. Hals, das ist gut. Hals nehme ich. Kaufe ich. Ich halte einen Stift auf. Du brauchst einen Stift? Ich bräuchte. Du hast dir zum D&D-Spielen keinen Stift mitgenommen? Ich hab nicht mal Würfel. Hier, Plebs. Ihr seid einfach Plebs. Gut. Der Fame steigt jetzt Kopf. Ich bin zu groß, ne? Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich vor dem Spiel zu Justus gesagt habe, ich möchte gerne eine Klasse, die, wenn ich roleplayen muss, die einfach nur wie so ein Murloc einfach nur sagt. Und in der Tat, der Slard spricht nur Slard, was ich mir tatsächlich genauso vorstelle. Allerdings hat er noch eine andere Möglichkeit der Kommunikation, die ihm sehr viel weiterhilft. Der Liebe. Die Kommunikation. Ich dachte vorhin auch im Auto, es wäre super, wenn ich in Shambling Mount spiele. Weil mein Charakterhintergrund ist Stadtgärtner gewesen. Ja, ich habe für diesen Wunsch hat einen Charakterhintergrund geschrieben. Wundervoll. Also ich kann auch noch mal andere Möglichkeiten hier vorlesen, die es gab. Das habe ich meinen lieben Kollegen gerade schon mal eröffnet. Benderhop wäre eine Möglichkeit gewesen. Bulette. Balgura. Riesenkrokodil. Ein Mind Witness. Es ist eine Art schwächerer, wie heißen die Jungs? Beholder, oder? Beholder, genau. Ein Otoyuk, mein persönliches Lieblingsmonster, einfach weil es total bescheuert aussieht. Ein Spawn of Caius, eine Art Wurm, eine Wurmleiche. Ein Schwarm Kraniumratten, was ich mir gewünscht hätte. Dass ja, genau. Bist du auch gar nicht so weit von weg gewesen. Ein Triceratops, ein Amberhulk, ein Jung Remoras die sind auch nice. Und ein Roper. Roper wäre die 20 gewesen. Oh nein. Ja, wir sind alle große Roper-Fans. Aber gut. Dolle Hell Eyes. I keep him here. Lass uns beginnen. Linus. Du hörst ein Krachen. Boom. Boom. Boom. Deine Lider öffnen sich wie ein Vorhang und vor dir siehst du eine Szene des Chaos. Gitterstäbe durchziehen deine Vision. Ein Strand, Wasser, Holz, brennende Zwerge, Menschen, andere Wesen. Schreie und hinten in deinem Kopf hörst du eine Stimme, die sagt: Wach auf! Wach auf! Wach auf! Ich wach auf. Wach ich. Du bist eingeschlossen in einem großen Käfig aus Eisen. Was willst du tun? Käfig ein Schloss? Ja. Ich drehe mich für einen Moment, lege mich in den Schneidersitz, und meine Hände auf die Beine, atme dreimal tief durch. Wer wagt es, Astakor, den siebten gefangen zu halten? Oh, ihr werdet von meinem Vater hören. Oh, das werdet ihr. Öffnet sofort diese Tür. Oder ihr werdet arge Schwierigkeiten bekommen. Dann versuche ich, die Tür zu öffnen. Hat die gottverdammte Tür aus, ich bin jetzt hier raus, was soll das? Du siehst mehrere tote Leichen, tote Leichen ist gut, mehrere Leichen in der Nähe des Käfigs. Ich bin vegan. Ein bisschen Seetang. Oh, ich nehme mir Seetang. Okay. Das kann ich mir. Sich hat eine der Leichen im Schlüssel oder sowas dabei. Deine Lehren haben dich nicht auf so etwas vorbereitet, junger Mann. Wie sieht der Raum allgemein aus um mich herum? Du bist unter freiem Himmel. Also? Anscheinend an einem Strand. Um dich herum ist völliges Chaos. Also Menschen, vor allen Dingen Menschen und Zwerge rennen durcheinander. Du siehst mehrere exotische Tiere, Elefanten, Giraffen, eine brennend an deinem Käfig vorbeilaufen. Es ist Geschrei, aber statt dass du Stimmen hörst oder Worte wahrnimmst, hörst du, sobald ein Humanoid den Mund aufmacht, eigentlich nur... Gib mir mal einen Perception, einen Wisdom-Check. Perception hat er nicht als Skill. Ja, das ist eine 2 und mit meiner minus 1 ist es ein 1. Sehr verwirrend alles hier. Sehr, sehr verwirrend. Kann ich versuchen, ich habe nochmal dreimal tief durch. Versuchen wir jemanden zu greifen, der vorbeiläuft. Gib mir mal einen Dexterity-Check. Oder ja, Grapple ist eher Stärke, ne? Gib mir mal... Ja, Stärke. Ah. Das ist eine 18. Okay, ein panisch vorbeirennenden Zwerg packst du dir direkt am Hals. Gib mir mal einen Stärkewurf. Du bist in einem neuen Körper. 7. Und brichst ihm dabei aus Versehen das Genick. Und du hörst... Wie so eine kleine Maus. Oh, das ist auf jeden Fall eine minus 1 auf meinem Karma-Konto. Okay, beruhig dich. Ja. Hier, guck mir meine Hände an. Das sind nicht die Hände, die... Naja, eigentlich bist du nicht wirklich Hände gewohnt. Das ist das erste Mal, dass du körperliche Form annimmst. Und es sind lange, kräftige Klauen. Und Hände mit dunkler Haut und haarigen Fingergliedern. Sie fühlen sich fremd an, aber... stark. Ich versuche den Käfig aufzubrechen. Gib mir einen Stärkewurf. Natural 20. Als hättest du es von Anfang an machen können, rührtest du an der Tür. Knack. Oh, die war wohl doch nicht zu. Ja. Trete ich langsam raus. Trete auf nächstgelegene Person zu. Versuch sie einmal höflich anzusprechen. Entschuldigen Sie? Ja, es rennt einfach nur gerade jemand brennend im Kreis direkt vor dir. Entschuldigen Sie? Das war ja auch Henne! Du wachst auf. Irgendwie bist du in einem großen Glas, halb gefüllt mit Flüssigkeit und halb eingegraben im Sand. Um dich herum Mayhem, die absolute Hölle, Feuer, wahnsinnig hohes Geschrei. Du schaust dich um, Leichen überall, brennende Humanoiden, die durch die Gegend laufen. Du kannst sie nicht wirklich identifizieren, ja? Aber was du siehst, ist ein Troll, der gerade jemanden anschreit, der in Flammen steht. Also ich bin irgendwie, ich bin unter Wasser? Nein, du bist halb im Wasser. Ich bin halb im Wasser, ja. Und nochmal die Hälfte davon eingegraben. In dem Glas ist eine Flüssigkeit. Ja. Ja. Das scheint Wasser zu sein. Ja. Und, aber dieses Glas, in dem du steckst, dieses riesige Glas, umfasst mit so einer stählernen Klammer, das scheint wohl mal irgendwo drin gesteckt zu haben, ist halb eingegraben im Boden. Ah, okay. Oder ist es reingeknallt, du weißt es nicht. Ist das Glas oben auf? Nein. Ist geschlossen. Ist versiegelt. Bin ich allein in dem Glas? Ja. Dann versuche ich, ich habe ja so Klauen, ich versuche so, so zwei Klauen an dieses Glas zu setzen und einmal so... Gib mir mal einen Angriff gegen das Glas. Mit der Klaue? Okay. Ja. Kommt. Das ist eine 21. Also du schaffst es mehr oder weniger so unter Schmerzen mit einer von deinen Klauen. Du bist auch nicht irgendwie scheint das... Das scheint alles nicht so richtig. Du bist es nicht gewohnt, einen Körper zu haben. Und ja, du scheinst so eine Art, naja, sagen wir, sehr gekritzelten Kreis reinzumachen. Also an das Glas anzukratzen, aber... Also es fällt jetzt nicht irgendwie raus. Nee, ist klar, okay. Ist das, habe ich nach unten irgendwie, ist da ein Tunnel aus dem Glas? Also wieso, als wenn ich so... Die einzige Öffnung, die du hast, ist oben. Das sieht aber so aus, als sei es tatsächlich mit Glas, mit weiterem Glas versiegelt worden. Also es ist eine Öffnung, die ist ungefähr so groß, da haben sie dich wahrscheinlich. Dann schwimme ich mal da hoch, bevor ich mich weiter um meinen Riss kümmere. Also du kommst da dran, so hoch ist es nicht. Das aber es ist auch Glas zu mit irgendwas. Ja. Ja. Dann... Gib mir mal, wenn du das wirklich untersuchst, ja, gib mir mal einen Perception-Check. Da habe ich plus 1, dann ist das eine 15. Ja. Oder? I guess. Also es scheint so etwas wie da, wo diese Stahlschelle ist, scheint es irgendwie eine Öffnung zu geben, aber das ist mit einem Schloss gesichert. Und du siehst auch merkwürdige Schriftzeichen daneben oder Kratzereien, du kannst es nicht so richtig erkennen. Das ist ja auch alles von außen, ne? Das ist sowohl innen als auch außen. Also das Schloss ist außen, aber du kannst es so... Ne, es hängt halt so runter. Ja. Aber ich komme niemals irgendwie da dran. So. Ja, dann... versuche ich doch mal mit, wenn ich jetzt da oben bin, zurück zu meinem Geschneide, einfach mich mit der Schulter dagegen zu schwimmen. Kann ich das als Frosch? Ja, gib mir mal einen Stärke-Check. Das ist eine 19. Du bekommst leider... Ein Schaden. Okay. Ich muss überhaupt mal gucken, wie das hier so aushaltet, Leute. Kann ich sehen, dass er versucht, da rauszukommen? Gib mir einen Perception Check. 14. Du siehst noch mehrere, also du hörst dieses und siehst tatsächlich eine Art riesige rote Kröte in einem riesigen Glasbehälter, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Der halb mit Flüssigkeit gefüllt ist. Neben mir läuft immer noch dieser brennende Zwerg. Und neben mir läuft dieser brennende Zwerg noch. Ich nehme mir den Zwerg, dann gehe ich zu seinem Glasbehälter und auf einmal so. Ich benutze meine telepathischen Fähigkeiten. Ja, du hast einen brennenden Zwerg in der Hand. Der Sklav spricht mit dir. Das hilft mir jetzt wie? Ja. Mein guter Herr, ich würde ihn einmal gerne bitten. In ihre Flüssigkeit, wenn ihm das nichts ausmacht. Ja, ich krieg's halt nur nicht auf. Also dieses musst du selber machen. Dieses hohe Quietschen, was der Zwerg die ganze Zeit von sich gegeben hat, wird langsam schwächer und... Der ist fast aufgebraucht, du bist schnell. Ja, ich krieg das Ding nicht auf. Du musst das irgendwie auch machen. Die sind, ich dachte auch zuerst, meiner wäre verschlossen, aber die sind eigentlich auch. Sie müssen nur einmal stark drücken. Und ich hau einmal gegen sein Glas. Verdammt. Und du bekommst auch einen Feuer-Damage. Ah. Julia. Dunkelheit. Stille. Tiefe Stille. Frieden. Dann eine Stimme. Mein Kind. Mein Kind, wach auf. Wach auf. Wach auf. Komm zu mir. Licht. Lärm. Schreie. Gequietsche. Feuer. Flammen. Schaust ihn runter und siehst Rauch. Rauch, der merkwürdigerweise die Form von Händen anzunehmen scheint. Du hast schwindende Erinnerungen an ein Leben. Eine Frau, du hattest eine Frau. Hattest du Kinder? Dann Kälte, Schlaf, dann ein Aufwachen. Und jetzt hier! Sie haben mich bekommen, letztendlich. Die Untergrundelfe. Ich verdachte, ich wäre darauf vorbereitet. Anscheinend nicht genug. Was sehe ich um mich herum? Du bist... Abgesehen von Licht, Feuer, Glär. Auch Glas. Und zwar direkt um dich herum. Als du dich umschaust, merkst du, dass das Einzige, was du wirklich manifestieren kannst, deine Hände sind. So eng ist es. Das ist wahrscheinlich etwa 50 cm Durchmesser mal einen Meter. Über und über sind Runen reingekratzt. Gib mir mal einen Perception-Check. Das ist... Wisdom. Entschuldigung. 21. Als dich nun umschaust, siehst du auch, dass das mit einer Art Schlüsselloch gesichert ist, ein Vorhängeschloss. Hast du aber noch nie gesehen, sowas. Und du liegst ebenfalls halb im Sand vergraben mit diesem Ding. Und neben dir streiten sich gerade ein Troll und ein roter Slat. Ich möchte mal so an dem Schloss kratzen. Das ist an der Außenseite des Behälters. Neben dir siehst du auf einmal in irgendeiner großen Glasfiole zwei Augen auftauchen. Leuchtend weiße Augen. Kann ich seinen Behälter nehmen? Versuchen damit seinen Behälter kaputt zu machen. Hell, why not? Gib mir einen Stärkencheck. Das ist nur eine 8. Damn, ihr habt eben so gut gewürfelt jetzt. Du nimmst diese Glasfiole hoch und versuchst oben direkt irgendwie an die Kante von seinem Glasbehälter zu schlagen. Und es ist nichts anderes als... Genau, dir wird schlecht. Dir wird schlecht. Das ist gar nicht so unangenehm. Erinnerung. Schwinden. Brian. Du hast Träume. Träume vom Wachsen. Von Wasser. Vom Fressen. Von Sonne. Von Mondlicht. Von Wasser. bis auch du auf einmal eine Stimme hörst. Brian ist bereit. Komm. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm. Komm. Komm zu mir. Du erwachst. Um dich herum. Strand. Feuer. Wasser. Sand. Leichen. Du wachst mit einem wahnsinnigen Hungergefühl auf und merkst, du kannst dich nicht bewegen. Es ging vorher sowieso nicht einfach, aber... Also du kannst dich nicht bewegen. Mein Kopf! Irgendwie muss mir ein Ast auf den Kopf gefallen sein. Ich wollte Ihnen doch nur sagen, dass Sie die Musik etwas leiser machen sollen und mich bei der Gelegenheit vorstellen. Sie scheinen irgendwie neu hierher gezogen zu sein. Oh. Entschuldigung, junge Dame? Ich kann Sie nicht sehen. Haben Sie vielleicht was zu essen? Ich habe tierischen Hunger. Hallo? Hätten Sie doch irgendwie einfach nur bessere Musik gehört. Ihr hört eine Stimme aus ungefähr 60 Fuß Entfernung. Guck mich um. Ihr seht eine merkwürdig... Nein, ihr habt eine klare Stimme gehört. Achso. Ihr habt eine klare Stimme gehört. Ihr habt genau verstanden, was gesagt wurde. Und ihr seht... eine Art Pflanze an einem Ranggestell gesichert mit Fesseln aus Metall in einem großen Blumentopf. Hört einmal merklich, wie mein Magen knurrt. Ich langsam anfange, mich auf die Pflanze zu bewegen. Entschuldigung, ich scheine mich nicht bewegen zu können. Junge Frau, wo sind Sie denn? Oha. Ja, gib mir einen Attack. Mit Advantage, weil er liegt. Au. Sein 25 tötet. Wirbel einen Schaden. Oh, es sind 7 Piercing Damage. Du spürst auf einmal in einem deiner Arme einen stechenden Schmerz. Ja, jetzt sehe ich dich auch. Weil ich bin blind nach 60 Fuß. My stuff. Au! Was soll das? Oh, tut mir so leid. Und jetzt? Ich hab einfach nur seinen also wahnsinnigen Kohle. Wo diese grüne Gier, die du hattest, auch veräppt, merkst du, es schmeckt schrecklich. Ja. Es schmeckt schrecklich. Oh. Und auch diese Pflanze, also es ist eher eine Ansammlung aus Moos, Stein. Du entdeckst ein paar Körperteile von kleinen Tieren. Oh Gott, das ist nicht vegan. Verstehe ich? Ja, du verstehst ihn. Ihr versteht euch alle tatsächlich. Muss ich erstmal eine Weile drauf meditieren. Guten Tag. Ich hatte sie für Nahrung gehalten, das tut mir sehr leid. Ich suche normalerweise weniger die physische Konfrontation. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Entschuldigung, aber Sie sehen abscheulich aus. Wer sind Sie? Wer bin ich? Wo bin ich? Warum? Wo bin ich? Bin ich festgemacht? Warum war ich festgemacht? Ähnliche Fragen habe auch ich mir jetzt gestellt, mein Freund. Doch dann habe ich verstanden, dass die einzigen Fesseln, die mich gehalten haben, in meinem Kopf waren. Brecht frei. Können Sie mir helfen, mich loszumachen? Versuch's mal selbst. Ja, gib mir mal einen Stärke-Check. Das ist eine 19. Was ist das? Sehen Sie? Alles nur eine Sache der Überzeugung. Warum sind meine Arme Pflanzen? Warum ist der Himmel blau? Warum ist der Sand gelb? Der Kosmos versteckt viele Geheimnisse vor uns. Es ist nicht an uns, sie zu ergründen. Ihr kommt mir vor wie jemand, der schon lange nicht mehr einfach nur war, sondern immer nur warum, versteht ihr? Und dann lege ich ihm einmal die Hand auf die Schulter und gehe zurück und versuche weiter mit dem einen Glas zusammen und die Hand kaputt zu machen. Ja, ich trotte ihm so langsam hinterher. Ja, ich war bis vor kurzem war ich noch im Wald in der Nähe vor meinem Haus und ich wollte dieser jungen Dame, die frisch nebenan eingezogen ist, sagen, dass sie die Musik doch etwas leiser machen sollte oder sich zumindest etwas Schöneres anhört. Zum Beispiel Frederik Quinn oder Helena Fisch. Und jetzt, dann fiel mir etwas auf den Kopf und jetzt bin ich das hier. Bis vor ein paar Monaten habe ich selbst noch den Mord der Fleischindustrie unterstützt. Doch das Pamphlet von Hildebrand von Garn hat mich aufgeklärt. Oh Gott. Hildebrand von Garn? Nun bin ich ein freierer Mann. Sagt mir nichts. Danke, dass ihr das unter euch regelt. Ja, Ich mach mal so meine Clown zusammen und stoße mich von der gegenüberliegenden Seite, wo ich schon reingeschnitzt habe, stoße ich mich ab und versuche das Ding einmal genau so zu penetrieren. Gib mir einen Angriff gegen das Glas. Gegen das Glas. Machst du es so rum oder machst du es so rum? Wie ein Gangster? Was hast du gewürfelt? Eine 8. Kriegst 3 Bludgeoning Damage. Das ist gar kein Problem. Und ich kratz so ein bisschen an der Scheibe. Du merkst, es ist, je länger du das machst, desto heißer wird es. Und du merkst auch, ne, du schlägst weiter drauf ein und du hörst da drin jemand so, und das Glas wird auf einmal warm. Und fängt an zu glühen. Also gut, mein neuer Freund, das sind 2 Gläser, die ich auf dem Weg zu Ihnen kennengelernt habe. In dem einen findet sich offensichtlich Rauch und in dem anderen dieser nette Herr. Ja, ich muss ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt bin ich so extrem losgelöst von allen weltlichen Dingen, dass ich kein naheliegendes Ziel habe. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich gütigerweise dieser Situation anzunehmen. Ihr seid ja jetzt nur einige Minuten schon wach. Und bei dir ist es so, je länger es dauert und je mehr du versuchst darüber zu sprechen, wie du da hingekommen bist, desto schwieriger wird es für dich, sich daran zu erinnern. Zuerst so sagst du, ja, ich möchte, dass sie die Musik leiser machen. Sie haben nämlich die ganze Zeit... Was haben sie gehört? Und dieses Mädchen? Oder war es ein Junge? Oder... Was haben die nochmal gemacht? War es gestern? War es letztes Jahr? Ist es überhaupt jemals passiert? Und verlierst immer mehr die Ekel. Vor deinem Körper. Und die Szene um euch herum wird auch immer stiller. Ab und zu irgendwo brennt noch was. Es kokelt noch einiges. Aber was gerade noch lebendig schien, scheint gestorben zu sein. Ihr seht niemanden mehr panisch umherlaufen. Langsam aber sicher seid ihr an einem Strand. Im Schatten einer Klippe. Umgeben von Leichen. Und Holzsplittern. Planken, Brettern, Wrackteilen, verbranntem Stoff. Ich möchte, während er mit den Gläsern beschäftigt ist, einfach so zu einer Leiche greifen und die langsam in mich aufnehmen. What? So wortlos. Gib mir alle mal ein, das, gib du mir einen Dex-Check und ihr gebt mir alle einen Wisdom-Check. Eine 9. Natural one. Eine 6. 15. Wisdom ist 15. während dieses Glas einfach vor sich hinglüht, er dich anstarrt relativ links und du deine Hände schüttelst, erkennst du so ein bisschen perspektivisch verzerrt durch das Glas, wie diese riesige Pflanze sich den verbrannten Zwerg, den er gerade die ganze Zeit retten wollte, nimmt und einfach langsam aber sicher so innerhalb von einer halben Minute absorbiert. Ganz langsam. Und er guckt dich dabei an. Möchte bitte 60 Fuß ist er weg, ne? Nein, er ist jetzt mit, er ist ja mit ihm also, zu dir gekommen. Sag mal, bin nur ich das oder hast du gerade einen verbrannten Zwerg gegessen? Gegessen? Kann man das so nennen? Hunger. Ich richte meine Telepathie an den Troll und sag, dein... Ja... Ich gucke gerade die ganze Zeit, kannst du Telepathie? Ja. I can. Really? Ja. Language. Oh, tatsächlich. Nicht schlecht. Ich bin ja in dem Glas. Ich kann ja nicht reden. Du hörst schon, was draußen passiert. Ach so. Also du hörst ihn schon reden. Okay. Ja, aber einfach, weil es schön ist, wenn ich meine Lippen nicht bewege und einfach diesen Troll verstören kann. Hier, dein geästeter Freund hat gerade dein miserisch verendeten Zwerg gegessen. Und er hat immer noch Hunger. Kannst du den vielleicht von meinem Glas wegnehmen, bitte? Nun, er ist sein eigener Herr. Ich bin nicht sein Meister. Sein Leben ist sein eigenes. Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Dann versuche ich mit einer Kralle das Schloss aufzustochen. Ich weiß, sehr lange Knauf. Sehr lange Knauf. Ey, das lass ich mal zu, gib mir mal einen Dex-Check mit Disadvantage. Okay. 4. Klick, klick, klick, klick, klick. Sehe ich irgendwo einen Schlüssel rumliegen? Irgendwie von so einem Tisch oder so? Oder runtergefallen? Du siehst außerhalb des Glases. Gib mir mal einen Perception-Check, was du so siehst. Einen Wisdom-Check sozusagen. Ich glaube, es ist trotzdem 11. Du siehst jede Menge Tote. Und jetzt, wo du genauer hinguckst, mal, wo du was suchst, siehst du, dass sie eine Art, also die scheinen alle ähnliche Kleidung zu tragen, ähnliche Farben. Du siehst Teile von Holz. Sehr viel Holz, zum Teil. Alles zerbrochen oder in Flammen stehend. Ausrüstungsteile, Seile, Metallgegenstände, Schriftstücke, alles durcheinander geworfen. Gib mir mal einen Intelligence-Check. 17. Es scheint sowas wie ein Schiff gewesen zu sein hier. Was sind das für Eisengegenstände, die da rumliegen? Sind das so alte Rost, wie heißt das? Vieles verschiedene, das meiste zerbrochen. In allen Größen. Also von einem langen Rohr über Haken, Ösen, alles, bis hin zu wirklich Trägern, womit wahrscheinlich irgendetwas zusammengehalten wurde auf dem Schiff. Ein Anker, glaubst du zu erkennen? Käfige ohne Ende, in allen Größen und Formen, die meisten zerbrochen. Ein paar noch ganz, mit auch toten Wesen. Hier, Mr. Philosoph, kannst du mal so ein Eisending nehmen und gegen das Glas hauen, bitte? Das haben wir uns so geistesgegenwärtig anfangen, so seine Pflanzen zu ziehen. Oh, natürlich, kein Problem. Sehr dankbar. Allerdings muss ich, sollte ich einmal vorher sagen, dass auch euer Gefängnis nur ein Produkt eurer eigenen mentalen Einflüssigkeit ist und es auch erst geschafft hat, sich von seinen imaginären Fesseln zu befreien und sie zu springen. Also im Endeffekt, was ich sagen möchte, ist, das ist etwas, was wir zusammen schaffen müssen. Das tun wir ja gerade. Ich habe die Idee gehabt, dir zu sagen, was du zu tun hast. Das ist ja auch eine Form von Kooperation. Eine Idee kann man nicht haben. Ja, Gedanken sind frei. Fliegen durch den Raum. Ja. Oder durch ein Glas. Schmomato, Schmomato. Und dann versucht das Glas halt zu schmecken. Gib mir mal einen Angriff gegen das Glas. Okay, vielleicht ist der jetzt einfach mal nicht kacke. Das ist eine 9, aber es ist ein Glas. Gong! Gib mir einen mit Advantage, weil das Glas sich nicht bewegt. Es kann nicht weglaufen. Ey, irgendwie der Griff und so. Du versuchst zuzuschlagen und bah, und es rutscht dir aus der Hand, mehr oder weniger fliegt dieses Metallteil, als es auf das Glas prallt, nach hinten weg. Ja, Gewalt ist nicht so mein Ding. Ja, deine Gedanken sind schon sehr exorbitant, aber in deiner Physik solltest du noch ein bisschen arbeiten. Das ist schon... Der Körper ist nur eine Hülle für den Geist. Ja, aber ich hätte lieber eine vernünftige Hülle als das. Ist er dein Frosch an einem Glas? Ich kann mit dir sprechen, ohne meine Lippen zu bewegen. Wer hat jetzt sogar deinen Gedanken? Ich bin in deinen Gedanken. Pflanzenmann. Könnt ihr das Glas öffnen? Du hörst nur noch so ein... Oh, du Ekelhafter! Und ich fange langsam an, dich zu grappeln. Eine 14. Eine 19. Gib mir mal einen Stärke-Check. Natural 20. Du merkst, wie er... Er ist so langsam seine Arme nehmen und sich stattdessen in Richtung meines Mundes führen. Du hast noch geistesabwesend eins seiner Tentakel in der Hand und merkst, wie es so deine Faust umschwingt, sich hocharbeitet zu deinem Kopf und kurz bevor er so anfängt zu ziehen, musst du... Bitte. Durch. Du verstehst, was er sagt. Mhm. So einen kleinen Schritt zur Seite. Und ja, wenn er dann aus meinem Sichtfeld ist, dann gehe ich auf das Glas zu. Okay, die Pflanze, der Mount shambled jetzt sozusagen. Gib mir mal einen Stärke-Check, ja? Eine 13. Schaffst es nicht zu heben. Sorry, you die. Die Sonne brennt wirklich sehr auf meinem Rauch. Nun, sobald ich das sehe, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich vergrabe euch im Sand oder ich stecke euch in das Pflanzenwesen. Das wäre mir beides recht. Nehme ihn und ich gehe so langsam auf das Pflanzenwesen zu und fange an, ihn so reinzuschieben. Ja. Kein Problem. Ah, endlich wieder dunkel. So irgendwie corrosive von innen oder so? Nee, aber er kriegt bludgeoning Damage, also das Glas zumindest. Das, ja, und du merkst so, wie du so... Oh, Glass Ass. Es kommt... Oh Holy Moses. Ja, der Fort lag nah, also. Du bekommst so langsam so... Es wird warm in dir, was erstmal ganz angenehm ist. Er fängt von innen weißlich bläu an zu glühen. Aber dieses Glühen wird... Dieses Wärmegefühl wird zu einer Hitze, oh, zu einem Schmerz. Das Glühen wird immer heller und es kommt ein Geräusch dazu. Du bekommst ein Fire Damage. Ich habe eine Fire Resistance. Ja, also krieg bekommst du trotzdem? Einen Fire Damage. Okay. Der wird geteilt und aufgerundet, sorry Bro. Ja. Ja, aber durch den Bludgeoning Damage, den er bekommt, geht das Glas kaputt. Den bekommt er automatisch, wenn er in dir steckt, oder? Ja. Wie viel Bludgeoning Damage bekommt er? 2d8. 2d8. 13. Hast du gewürfelt, oder? Nee, 13 ist das Beispiel, was da steht. Ja. Das sind 16. Du merkst, wie das Glas Risse bekommt. Aber es ist noch nicht kaputt. Passe ich durch einen der Risse? Nein, noch nicht. Es bekommt Risse, aber es ist noch nicht... Jetzt behältst du es wahrscheinlich noch eine Runde in dir. 7 sind 11. Du bekommst... Gut, das ist für dich nicht so viel. 7 Fire Damage. Du bist frei. Und jetzt seht ihr, wie aus dieser Pflanze sich ein Rauch erhebt. Willst du drin bleiben? Ich würde gern drin bleiben. Vorerst. Er sich erhebt und kurz reinsenkt und so immer mal wieder so eine Fahne so aus das, was ihr irgendwie als Brust identifizieren könntet, rauskommt. Während die Pflanze atmet, vorne ist so eine Art aus Steinen geformtes Maul, was eigentlich nur auf diesem Torso sitzt, aus dem zwei starke Pflanzententakel kommen, kommt ab und zu auch mal so... Und ab und zu seht ihr so zwei Augen. Die merkwürdig musternd. Ist das, was man Symbiose nennt? Ich schwimme nochmal zu dem Deckel da oben. Mhm. Ist das, hab ich da irgendwie eine Chance, irgendwie einen Nagel so, also ist das wie so ein... Es ist sogar noch dicker als an der Seite, weil es versiegelt wurde sozusagen, es ist geschmolzen. Es ist einfach so ein anderer Glaspfropfen, der heiß draufgesetzt wurde. Ah, okay. Dann komme ich da wahrscheinlich auch nicht durch. Sehe ich... irgendwo ein Seil und irgendeinen höheren, keine Ahnung, wenn das ein Schiffswrack ist oder so, vielleicht so ein Stück, das auf dem Seil liegt und so einen hohen Mast oder sowas. Ja. Okay. Ich möchte das Seil nehmen, ich möchte es an dem Anker festmachen und dann möchte ich das Seil über den Mast werfen und anfangen, es auf der anderen Seite hochzuziehen. Ich möchte ihm sagen... Okay. Gib mir dafür erstmal, für das Festmachen, gib mir dafür mal einen Dex-Check. Wo machst du es fest? Also du findest genug Seil. Du findest an die Stücke von 100 Fuß länger. Also das ist überhaupt kein Problem. 12. Das schaffst du tatsächlich. Du schaffst es, einen groben Knoten zu binden mit deinen komischen Clown. So. Und dann gib mir mal einen Stärke-Check, ob du es schaffst, den... Anker da. Müsste es nicht sogar, vielleicht bin ich damit ein bisschen zu... Aber da ist mal ein Schiff war. Ja. Gibt es da zufällig irgendwo oben schon einen Flaschenzug oder sowas, falls die irgendwie Zeug darauf gehievt haben und das da in den Unterbauch packen wollen? Gib mir einen Wisdom-Check. 16. Ja, du findest tatsächlich mehrere Umlenkrollen und Flaschenzüge. Okay, dann würde ich gerne die benutzen, um das da oben festzuziehen an einem von den Masten. Und langsam den Anker hochzuziehen. Um das Seil durch diese Umlenkrollen zu kriegen, müsstest du erstmal den Mast draufklettern. Mit dem... Ich werde es tun. aber ich werde es nicht gerne tun. Dann bist du es. Du bist large, ne? Ja. Gut, dann gib mir mal einen Stärke-Check. Und ich mache mal einen Stärke-Check für den Mast. Das ist eine 8. Das ist eine 4. ihr seht, wie der Troll relativ, also überraschend geschickt sich ein Seil raussucht, es um den Anker windet, ein Knoten ist, wie ein Pirat das Seil in den Mund nimmt, rüber geht zu dem Mast, der etwa wahrscheinlich so 20, 30 Meter entfernt schräg im Strand steckt und versucht hochzuklettern. Und als er so 2-3 Meter hochgekommen ist, kracht der gesamte Hauptmast runter. Karte zufällig auf das Glas. Nein. Ich hervor und ich sage einfach nur belastend. Ja, kannst du diesen Mast irgendwie tragen? Das Stück, was da abgebrochen ist? Dieser Mast ist 8 Meter hoch. Nein, jetzt nicht mehr. Das ist jetzt 7,9 Meter hoch. Ich würde mich mal aus meinem dunklen Wirt herauswagen und das Glas einmal so ein bisschen umschwirren und schauen, ob ich irgendwo Spalten da drin finde. Jo, haben Zwerge eine Seele oder was ist da gerade aus dir rausgeflogen? Du siehst übrigens immer noch den Kopf von dem Zwerg, ne? Verkohlt wie er so. Ich will das nicht sehen. An der Seite von ihm hängt. Mhm. Sehe ich sie auch, den Zwerg? Ja. Diene! Und ich versuche ihn in einen Spectre zu verwandeln. Okay. Wow! Was musst du dafür machen? Er kriegt kein Safe, er darf nur nicht länger als eine Minute tot sein. Er war leider länger als eine Minute tot. Du merkst, wie dieses dein Unleben versucht, sich eine Bahn zu brechen in diesen Körper. Aber er ist schon. Du merkst auf einmal so ein Ziehen, als würde jemand an deiner Lunge ziehen. Und dieses Gesicht erhebt sich auch. Alles wieder weg. Gott sei Dank. Tut mir leid, das war. Ich versuche nochmal so auf mein gemachtes Loch zuzuspringen. Deine Hände tun wirklich weh. Egal, ich habe regenerative Fähigkeiten. Don't we all. I do. Das ist eine 22. Das trifft. Gib mir. Was macht er denn so beim Claw-Attack? Er macht 1d8. Soll ich zwei würfeln, weil ich so mache? Nein. Mit beiden? Okay. Das sind 9 Piercing Damage. Das macht Gong. Schlage ich auch nochmal dagegen. Tut nicht ganz so weh. Hey, ich glaube, es funktioniert langsam. Ich krieg von dir noch einen Wisdom. Nee, gib mir mal einen Intelligence-Check. 5. Da ist so eine Metallschelle, ein Schloss. Ich würde in das Schloss reinfliegen und versuchen irgendwie mich zu manifestieren, so ein bisschen. Okay. Okay. Lassen wir ihn vorher machen. Okay, dann gib mir doch bitte einen. Okay. Ja. Du fliegst rein. Und versuchst dich darin zu manifestieren. Du bekommst erstmal eine 10. 10 Schaden. Dann gib mir mal einen, wenn du es willentlich versuchst, würde ich sagen, gib mir mal einen Charisma-Check. Natürliche 1. Dann schwirre ich wieder da raus und verstecke mich irgendwo im Schatten. Ich würde gerne ein kleines Metallstück nehmen, meinen Finger ansetzen an einer von den Runen, dann so versuchen, die Rune einfach zu verfälschen. So. Irgendein anderes Gedöns da rein zu kratzen. Okay. Nehmen wir vor, irgendeine Rune, die aussieht, als ob sie genauso sein soll. Ich mache aber noch einen Strich da rein. So, zur Seite. Okay. Mal irgendwie Strich nach oben oder so. Dafür gibst du mir auch einen Charisma-Check, würde ich sagen. Okay, da bin ich extrem gut drin. Ja, ich weiß. 10. Ja, also, es tut weh, so, aber du machst nie wirklich so... Schmerz ist korporal. Ja, außerdem merkst du, wie du so... Also, immer wenn du so auf den Finger klopfst und jetzt kurz so, kriegst du eine Rundstelle, aber wupp, die ist sofort wieder weg. Komm, einmal schlägst du stärker drauf, nee. Hautplatz auf. Hm? Wieder zu. Ja, und machst an so einer Rune, die aussieht wie so ein Quadrat mit so einem Schwänzchen unten dran, machst einfach einen Strich durch. Sehr grob. Aber es passiert nichts. Ja. Angriff. 17. Mit Advantage. Ja. Easy, du triffst. Du hättest auch noch eine 20 würfeln. Was machst du für einen Schaden? Das sind 14 plus 4 sind 18. Ja? Das würde ich gerne versuchen, das Glas umzuschubsen und langsam in ihn zu stecken. Es ist halb eingegraben, du kriegst es da nicht so leicht weg. Während er schlägt, möchte ich, dass er spürt, wie ich langsam versuche, ihn auf das Glas zu schieben. Also du guckst zurück und dieser Troll hockt da einfach mit so. Gib mir einen Stärke-Check und du gibst mir erstmal einen Wisdom-Check, ob du es merkst. Das ist eine 21. Irgendwas drückt dich von hinten Richtung Glas, aber du willst sowieso in diese Richtung, von daher alles super. Gut. Draufhauen. Ja, Advantage. Das ist weit über eine 20. Ja. Ja, das ist eine 20. Easy. Dann würfel deinen Schaden. 15. Yo! Diese warme Luft, die da drin war, ist jetzt... entweicht jetzt. Und du spürst zum ersten Mal so die Kälte dieses Ortes. Und das Salz auf deiner Haut. Und ich versuche ihn langsam zu grappeln. Und eine Pflanze kriecht über den Rand des Loches, was gerade geschlagen wurde. Während ich ihn halt noch schiebe und so langsam drauf drücke. Das ist egal. Das ist the natural one. Greift aber daneben. Gib mir nur gib mir einen Stärke-Check, wer weiß. Ja. Ja. Ja. Ich stell mir halt vor, wie der Slat so langsam so rücklings rauskriecht, die Pflanze so reinkommt, der Troll von oben so langsam runterdrückt, dass das Wasser jetzt so displaced wird, als er ihn so langsam da reindrückt. Ja, du merkst einfach so ein, zwei Tentakel, ein, zwei Lianen, die so und Ranken, die so in deine Richtung, aber es macht nur so. Eine kommt so halb und dann rund. Das ist der Finger eines Zwerges, war. So. Ja, und vor dir tatsächlich so, hier so, da wo, so rechts, da wo du irgendwie den Halsansatz vermuten würdest, der aber einfach in so aus Steinen bestehenden Maul, siehst du immer noch den halb verkohlten Bart und das Gesicht eines toten zwergischen Seemanns. Ja, ich möchte, also ist jetzt nur dieses eine Loch, wo er jetzt quasi so durchkommt, oder ist das Ding jetzt einfach auf auch? Das Ding ist oben ziemlich aufgebrochen und er kommt so durch, aber er sozusagen verdeckt nicht irgendwie alles. Okay, also ja, du könntest an ihm vorbeiklettern, wenn du willst. Ja, ich tue das. Ich gehe erstmal raus. Dann gib mir doch erstmal einen Athletics-Check. Du kriegst währenddessen... Willst du ihn weiter grappeln? Nein. Das ist eine 4. Ja, das hat wohl nicht geklappt. Nee. Nee, du willst sozusagen an den Rand dieses gebrochenen Glases, was wirklich so dick ist, greifen und schneidest dir die Hände und lässt los und fällst wieder runter ins Wasser. Hast Piercing Damage bekommen. Slashing Damage meine ich. Slashing Damage. Dann mache ich es mir einfacher, dann kletter ich einfach an so einer Liane hoch. über den, über den Mann. Ich klette an den Mauer und ja, einfach über ihn rüber. Lässt du es passieren? Ja. Dann soll ich erst dich auch nicht. Dann gib mir einen Stärke-Check mit Advantage. Das ist gut. Das ist eine nicht Natural 20. Wunderbar. Also, ihr vier Gestalten steht jetzt zusammen auf dem Sand eines Strandes und schaut langsam in den Sonnenuntergang. Es wird kühl und romantisch. Ich zieh meine Hand einfach durch deine Hand wieder weg. Hinter euch. Hinter euch ragt eine Klippe in den Himmel. Und gebt mir mal bitte alle einen Wisdom Check. Guckt der? Ach, der Dreck. Er guckt nicht, oder? Der guckt nicht. Eine Eins. 18. Du hörst und denkst, Essen. Ich folge dem Geräusch. Ihr seht, wie sich der Mount, die Pflanze, langsam aber sicher den Strand entlang bewegt. Immer parallel zum Ufer. Auf irgendetwas zu. Du siehst jetzt etwas auf dich zukommen. Essen. Menschen. Ungefähr 20 Stück. Ungefähr 300 Meter entfernt. So weit kann ich gar nicht gucken. Ah, stimmt. Kann nur 60 Fuß hören. Du hörst es aber. Auf zu. Ich glaube, wir haben für einen Moment an und mich kurz auf den Boden und begrüße die Sonne. Beim Sonnenuntergang. Ich denke mich einmal. Ich stehe auf. Ich mache das nur um zu schauen. Ja, du kommst immer weiter, immer besser in diesem Körper klar. Merkwürdig, diese langen Arme und diese kurzen Beine bei dem Sonnengruß. Aber ich war noch nie so dehnbar. Der herabschauende Hund war noch nie so einfach. Ich komme jetzt mit den Ellenbogen auf den Boden und die Strecke. ich würde gerne vor der Angst des Hungers dieser Pflanze gucken, was sie da, warum sie in diese Richtung geht, und würde ihr so hinterherlaufen. Aber ich bin ja so, also ich habe sehr lange Froschbeine und lauf nicht wie ein Mensch. Was für ein Speed hast du? Was für ein Speed 30. hast du? 30. Das ist normal. Du bist aber schneller als er. Ja, aber ich gehe halt nicht, ich bin ja auch neu in diesem Körper und mit diesen Flossen, und ich laufe tatsächlich so wie Leute mit Flossen, wenn sie aufs Wasser zulaufen, so. So immer so, ja, die Füße so. Dann gib mir doch mal einen Dex-Check, ob du das irgendwie hinkriegst. Acht. Die ersten 5-6 Schritte gehen total super, aber dann vergisst du einfach, dass dieser Fuß nicht nur lang ist, aber auch breit, und machst den Klassiker und trittst einfach auf die andere Flosse und fällst einfach bäuchlings in den Sand. Ich bleib erstmal kurz liegen, weil das ist schön. Ich beweg mich auf ihn zu und das ist ja... Den eigenen Körper zu kennen, ist so wichtig wie den eigenen Geist zu kennen. Jetzt hört ihr das auch langsam. Du riechst Feuer. Es baut sich ein seltsames Gefühl in mir auf. Seltsames... Du bist immer noch in ihm drin? Nee, ich verstecke mich gerade in deinem Schatten, in dem Schatten von Träumen. Das ist ein bisschen aus wie so eine Mischung aus einer Katze, die gerade einen Wollknäuel hochwirkt, und irgendjemandem, der einfach sehr verzweifelt aussieht. Eine Katze, die einen Wollknäuel hochwirkt, sieht schon sehr verzweifelt aus. Was passiert mit mir? Ungefähr 180 Meter. Ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Geht's weiter auf sie zu? Ja, ja. Ich gehe halt sehr langsam, aber... Mhm. Jetzt riechst so langsam. Du auch, Feuer riechst du jetzt auch. Mhm. Egal. Und Teer? Mhm. Eine Straßenbautruppe. Eine kurze Erinnerung kommt zurück. An meine Stadt in der, meine Zeit in der Stadtgärtnerei und die Straßenbautruppe. Ja, die waren immer daneben und haben neben euch gefrühstückt. Und plötzlich ist sie wieder weg. Ja, und musst du wieder ans Essen denken. Ja. Apropos Essen, ich werde langsam richtig Hunger. Ich gehe ein bisschen schneller auf die Pflanze zu. Inzwischen seht ihr auch am, sozusagen im Verlauf des Strandes, das beschreibt so eine leichte Biegung, der Strand hier, Menschen. Erst ungefähr 10, dann weitere 10. Einige tragen Fackeln, andere Schaufeln, einige sind dabei, die haben Schwerter, dann weitere 10 und weitere 10. Ich gehe auf ihn zu, wie so, ein, wie so eine Mutter, die ihr Kind sieht, das gerade wegläuft. Und so, und ich nehme ihn einfach und ich hebe ihn hoch und ich drehe mich um und ich gehe einfach in die andere Seite. Also. Holy moly, er ist large, large, ne? Ich bin large, ja. Bin auch large. Ja, dann gib mir mal einen Grappling-Check. Natural 20. Wow! So. Ich topfe dich um. Du, so du merkst so, wie nein. Deine Wurzelfüße gehen und du bewegst dich eigentlich auf immer aus einem Wechsel aus allen möglichen Ranken und Lianen, die du hast, als Körperteilen vor, bis du irgendwann und zwei starke, haarige Arme um dich geschlungen siehst. Ja, und du hebst ihn hoch und einfacher als du gedacht hast, ehrlich gesagt. In der anderen Richtung hast du langsam wie so neben deinem Ohr immer so. Nicht dann zurückgehen. Gib mir einen Attack mit Advantage. Nein, ich möchte, kann ich ihn... Willst du ihn nicht beißen? Nein. Kann ich vielleicht so... Ich will nur so ein Blatt. Ich möchte nur einen kleinen Snack, aber ich möchte ihm nicht wehtun. Okay. Es zieht einmal kurz, als würde jemand ein Haar ausziehen, so am Ohr. So wie es... Was, Haar am Ohr? Ich habe Haare am Ohr, ich bin ein alter Mann. Ja. In dem Moment, wo sie wieder bei mir ankommen, würde ich gern aufstehen und ihn einmal kurz so festhalten und sagen... Wir können jetzt nicht gehen. Ich bin der Einzige meiner Rasse hier. Das muss sich ändern. Und diese Menschen werden mir dabei helfen. 50 Menschen. Bewaffnet. Stellt euch zusätzlich 50 von meiner Sorte vor. In den nächsten 3 bis 4 Monaten. Nun, dann hoffe ich für euch, dass sie keine Einmachgläser dabei haben. Haben sie nicht. Scheint euer natürlicher Feind zu sein. Dem kann ich nichts entgegensetzen. Ich selbst, bin ein Feind jeglicher Kriegshandlung. Ich denke, wir sollten gehen. Nehmt es nicht als Kriegshandlung. Nehmt es als einen für mich persönlich sehr intimen Akt der Fortpflanzung. Bleibst du weiter in seinem Schatten? Mhm. Mhm. Gib du mir mal bitte einen Wisdom Check. Auch dies würde ich mir gerne angucken. Das ist eine 15. Gut, du versuchst sozusagen immer so in seinem Schatten hin und her zu smoken. Dabei versuchst du immer so nach schattigen, dunklen Stellen Ausschau zu halten, bis du irgendwie eine Öffnung entdeckst. In der Klippenwand. Oh Gott, zum Glück. In der Klippenwand. Nicht in der Klippenwand. Oh, liebe Mose. Wow. Willkommen beim Explorers. Hallo, wir sind alle volljährig. Ja. Irgendwann, vielleicht. Oh, ein Spätsünder. So. Ja, ich bewege mich einfach auf den, da hinein. Ohne was zu sagen einfach. Okay. Brauche ich darüber. Ich will es ja nicht beunruhigen, aber mein Schatten fliegt gerade weg. Das ist normal. Komisch, der Schatten sieht genauso aus wie die Seele von dem Zwerg, die aus diesem Gebüsch geflogen ist. Ist das ein Zufall? Seid ihr das Glasnebel? Willst du dich... Ja. Du lässt dich tragen? Ja. wo wollt ihr hin, Glasnebel? Da ist ein Loch. Da ist es dunkel. Nun ja. Da ich ein Troll bin, habe ich natürlich Dark Vision. Wir haben alle Dark Vision, oder? Du hast wahrscheinlich Blindsight oder sowas. Mhm. Ja. Komm. Auch wichtig bei der Auswahl der Monster, was können sie sehen? Ja, dann würde ich sagen, gehe ich immer daher in die Höhle. Haben die Menschen uns gesehen? Ja. Sehen sie, wie wir so langsam Kurs korrigieren und dann ja. Zu gehen? Und sie kommen hinterher. Ist da so ein und Mensch, sie werden langsam schneller. Ist da irgendwie ein Mensch, der so, so wagemutig irgendwie so vor der Gruppe vorweg sprintet? Nein. Schade. Bewegen sich geschlossen. Man kann es auch einen Mob nennen. Justus, Entschuldigung, aber keiner von ihnen hat Mistgabeln dabei. Okay. Doch. Jeder weiß, es ist ein Mob. Was ist denn das? Ist ein Mob! Oh Gott! Ich habe Mistgabeln und Fackeln erwähnt. Das und Schaufeln. Schwertern und Schaufeln, hast du gesagt. Habe ich Mistgabeln vergessen? Ja. Gott damit, sie haben Mistgabeln dabei. Okay. Aber was macht man mit einer Mistgabel an einem Strand? Du, wie kannst du erwarten, so, dass wir Angst davor haben, wenn du Mistgabeln hast? Es sind Mistgabeln. Alle haben Mistgabeln dabei. Oh Gott. Okay, sie ja, auf dann. Sie bilden dann die Information einer riesigen Mistgabel. Oh Gott. Und schreien Mistgabel. Das ist immer so gut, wenn die Regie auch lacht. Mistgabel! Ja, glaub, ihr geht also alle in dieses, es ist ein etwa 6x4 Meter großes, anscheinend natürlich entstandenes ja. Loch in der Felswand. Ja, da gehen wir rein. Ja, gehen wir mal rein, ne? Mit Stalagmiten und Stalaktiten und Stalagnaten. Oh, ich nehme mal an, dass ich... besetzt diese Höhle. Versteckt euch zwischen dem Geröll. Und dann rauche ich einfach zwischen das Geröll und verstecke mich. Geht's tiefer in die Höhle? Ja. Ich gehe tiefer in die Höhle. Wie du. Ja. Diese, dieses Loch öffnet sich nach ungefähr 30 Metern zu einer Kaverne. Etwa 50 mal 50 Meter. Natürlich entstandenes Gestein. Das gibt's hier schon lang. Es ist alt. Bleibt irgendjemand von euch am Eingang? Ich folge auch nicht. Ich würde so eine Ranke auf deine Schulter setzen, dass ich noch folgen kann, wenn du außer Sicht bist. Danke. Wie lang können diese Ranken werden? Ich stehe nicht dabei. Okay, sagen wir mal, hast du einen Reach bei deinem Angriff? Ja, ich weiß ich wiederum nicht. 5 Fuß, ja. 5 Fuß, na gut, okay. Ja gut, dann bleibst du direkt hinter ihm. Ja, die folgen euch nicht. Bleiben alle am Eingang stehen. Ihr hört noch. Und je tiefer ihr reingeht. Wie weit sind wir von dem Höhleneingang ungefähr entfernt? Jetzt inzwischen? Etwa 50 Meter. Und in Fuß? 50 Meter sind ungefähr 150 Fuß. Ah, okay. Okay, dann ist es egal. Roundabout. Dann egal. Nein, nein, du kannst dann eigentlich liegen. Nein, nein, ich wollte was anderes machen. Hm? Aber auch das geht nicht. Hit and run. So. Denk nur an das eine hier. Nee, ich wollte das eh was anderes machen. Ich habe auch Telepathie. Ach so, ich hätte den aber nur verstören können. 60 Fuß, ne? Mhm. Sorry. Ja, als ob. Nun, diese Höhle ist sehr dunkel. Und ich merke mit Sekunde zu Sekunde, wie ich ein bisschen mehr zu mir selbst finde. Allerdings denke ich, auch der physische Weg ist ein Weg, der beschritten werden muss. Deshalb, wo soll es als nächstes hingehen? Was geht denn so in dieser Kaverne? Was sieht man da? Momentan seht ihr eigentlich nur einen leichten, einen kleinen Flusslauf, der sich aus dem, also sozusagen, ihr könnt das Ende der Kaverne nicht sehen. Es, irgendwann verliert sich das im Dunst. Das ist, die Luft ist hier sehr feucht. Und ihr seht einen kleinen Flusslauf, der sich von euch sozusagen nicht aus dem Ausgang herausfließt, sondern so ein bisschen nach rechts. Hört ihr so ein leichtes Plätschern. Es ist wirklich nur ein Rinnsal momentan. Also sehr, sehr dünner Fluss. Wie breit ungefähr? Ja, etwa 50 cm. Ja, nein, ich bin so. Hey, habt ihr? Wenn ich das Gefühl habe. Man sollte eine Brücke bauen. Soll man vielleicht eine Brücke drüber bauen? Also keine Steinbrücke? Brauche ich jemanden, der die instand hält? Ha? Könnte er vielleicht ein kleines bisschen das Kupferstück vernehmen, jedes Mal, wenn jemand versucht, über die Brücke zu kommen? Weil das wäre eine gute Geschäftsidee. Wir haben ja überall Steine rumliegen. Ha? Können wir noch eine kleine Brücke daraus bauen? Ha? vielleicht einfach hier zur Ruhe setzen. Vorne, das sieht mir noch aus wie 50 Kunden. Wie tief ist dieser Fluss, dieses Rinnsal? Vielleicht 10 cm. Ich hänge mal so ein paar meiner Wurzeln rein und beuge ich mich so rüber und bilde so eine natürliche Brücke. Also wenn du dich wirklich zusammenrollst, dann könntest du drunter passen. Das ist so das Pendant von der Geheimtür. Ich setze mich hinter der Brücke in den Fluss. Mach nicht so lang, will so versuchen runter zu rutschen. Aber ich bin wahrscheinlich zu fett. Ich mach trotzdem. Ihr seht, wie der Slat seinen Hintern über den Höhlenboden schubbert und Laute des Wohlseins von sich ist. Es ist wahrscheinlich eher ein. Hey, Glasnebel. Meint ihr, könntet vielleicht körperlos zu diesen Menschen fliegen und sie fragen, ob einer von ihnen Interesse hat, einen kleinen Wegzoll über diese Brücke zu gehen? Sag ihr nicht mehr, ich mach's günstig für den Ersten. Sie werden versuchen, mich zu töten. Seid ihr nicht bereits tot? Seid ihr nicht auch Nebel? Ich bin Rauch. Bin ich tot? Schon mal versucht, Rauch zu pieksen? Bin ich tot? Oh Mann, unser Wraith hat eine existenzielle Krise. Ich gehe zu ihm und sag, spürst du das? Und ich piekse ihn an. Also, du greifst ihn an? spür ich was? Das ist eine 18. Würfel deinen Schaden. Spürst du diese 5 Piercing Damage? Ich spür 3 davon. Au! Ich lebe. Ich bin nicht tot. Gern geschehen. Und ich guck zum Tor und sag, vielleicht ist mein Geist in diesem Glas gefangen gewesen, aber ich habe einem anderen zum Bewusstsein seines eigenen Lebens geholfen. Was habt ihr vorzuweisen? Das Leben ist vergänglich. Das bleibt ist der Geist. Nun, apropos, sich an sowas Weltlichem festzuhalten wie einer Brücke. So etwas habe ich schon lange hinter mir gelassen, deshalb danke dafür, doch wir sollten weitergehen. Und diesen ansonsten unüberquerbaren Fluss. In dem Moment, wo er unter dieser Brücke hervorkriecht, laufe ich ganz schön über die Brücke und sage. Kostenlos. Gib mir einen Dex-Check. Mit Grappling. Disadvantage. Ah, ja, nee, alles gut. Warum bist du eine 9? Ich grapple dich. Achso, also brauche ich jetzt noch den Dex-Check? Oder? Ja, was hast du gewürfelt? Eine 15. Du würdest rüberkommen jetzt, aber der grapple dich, das heißt, du kriegst einen Strength-Check. 21. Schade. Auch hier wieder. Ich versuche ihn auch noch zu packen. Elf. Nein, ich hab 10! Du siehst, wie diese Ranken dich nicht fassen können, aber auf einmal eine große, stählernharte Klaue schließt sich um deinen Kopf anscheinend. Der Troll steht auf und du bist auch large, ne? Ist der Slat large? Ja. Der ja. Kein Übertritt ist umsonst. Aber wenn ihr der erste Kunde seid, mache ich ja mal eine Ausnahme. So hattet ihr das gesagt, weil der erste ist umsonst, deswegen. Und dann nehme ich den Champling Mount und ich packe ihn mit zurück auf die Schultern. Ich trage ihn so ein bisschen wie so ein Turnister. Du merkst immer wieder so ein leichtes, wie so ein Saugen an deinem Rücken. Stell mir vor, immer wieder so kalt einfach so ein kleines Stück Fleisch raus. Aber ich bin Troll, deshalb wächst es wieder nach. ist das der sogenannte Birkenstock-Tornister? Und ab und zu kaufe ich ihm halt so ein Blatt ab von der Seite und deshalb sind wir eigentlich die perfekte symbiotische Gemeinschaft. Ihr geht also tiefer in die Höhle. Yeah. Meint ihr auch größer? Der Fluss? Irgendwo tiefer in der Höhe? Ich lauf mal, höre ich einen größer werdenden Fluss? Gib mir mal einen Perception-Check. Ratchet 20? Nein. Du kannst auf jeden Fall ausschließen, dass dieses Rinnsal in absehbarer Zeit größer wird. Meine exorbitanten Wahrnehmungsfähigkeiten sagen mir... Nein. Hätte ich sowieso nicht gewollt. Merke ich tiefer. Aber da hätte man noch eine größere Brücke drüber bauen können und damit auch mehr Zoll. Ha, Brücke, Schwecke. erfülltes Leben am Ort deiner Träume. Doch alles nur Staub und nichts, dieses Leben. Brücke, Schmücke. Ihr geht tiefer in die Kaverne hinein. Immer entlang des Rinnsals, was so ein bisschen den Boden dieser Höhle ausmacht, rechts und links davon, immer mehr Stalagmiten, Stalaktiten. Es wird mit der Zeit immer dunkler. Nach ungefähr 10 Minuten habt ihr immer noch nicht das Ende dieses riesigen Raumes erreicht. In der Dunkelheit gibt es nun langsam aber sicher fluoreszierende Pflanzen, Pilze, die in den wildesten Farben leuchten. Ich gucke den Mount an und sage, warum kannst du das nicht? Ja, machst du? Alles. Ich esse sie alle. Holy Moses. Gib mir doch mal... Poison Damage. Wie viele... Gib mir einfach mal 3 Constitution Saving Throws wären das dann. Das ist eine 13, eine 9 und eine 8. Das ist einfach wie so ein Dirt-Devil-Staubsauger einmal. 13, 9, 8. Okay. Als du den ersten isst, schmeckt irgendwie bitter. Geht aber. So ein leichtes, so. Ich mag bitteres Essen. Mm. Bitter ist mein Lieblingsgeschmack. Gut. Der zweite ist eher süßlich. Und... Oh Gott. Oh Mist. Oh verdammt. Du bekommst das unfassbare Bedürfnis, aufs Klo zu gehen. Du merkst so, es fängt an zu grummeln. So, und die Flüssigkeit sammelt sich. Ich gehe an den Fluss und ich sage, wenn es nicht meiner sein kann, soll es niemandes sein. gib mir mal einen Constitution Check. Nein, ach, es ist als Constitution. Ja, okay, dann habe ich viel besser gewürfelt, als ich gedacht habe. Mhm. Es ist eine 17, eine 12 und eine 13, glaube ich. Ach so, also dann hast du... Ich habe auf Dex geguckt. Okay. Ja, ist jetzt... Und es, du lässt den größten Furz, den du dir vorstellen könntest. Ihr hört ein Nebelhorn. Are you losing it? Zu dem Lendenschurz gesungen. Der ist weg. Auf einmal. Der weht so 20 Fuß hinter dir durch die Höhle. Und ich zupfe mir so ein großes Blatt ab. Oh Gott. Lass ich es davon treiben. Das war... The Trolls going commando. Nötiger als ich dachte. Habt ihr da auch gerade euch selber gefunden oder was? Das war der materielle Wert, den ich der Brücke angemaßt habe, der meinem Körper entwichen ist. Das snack ich weiter, die Pilz. Ja, jetzt scheint es... Ja, süß, bitter, süß, bitter. Jede Farbe mal durchprobiert. Scheint nur 2 giftige Sorten zu sein, aber du kannst es anscheinend ab. Zwischen den Pilzen entdeckt ihr auch manchmal Schriftzeichen, die auch leuchten. Dann sieht die Yellow Shrooms. Und während so die Runen, die ihr gesehen habt, auf den Gläsern und auf den Käfigen und zum Teil auf den Planken sehr geometrisch waren, sehr, sehr geordnet, ist das hier viel natürlicher, viel runder, viel, euch kommt es ursprünglicher vor, älter. So geht ihr die nächsten 10, 20 Minuten und es werden immer mehr Runen, immer mehr Schriftzeichen, bis fast die komplette Höhle damit bedeckt ist. Von jedem dieser Zeichen geht ein ganz leichtes Glühen aus. In den verschiedensten Farben. Ihr steht in einem Potpourri, einem Regenbogen der Beleuchtung, sodass ihr tatsächlich weiter sehen könnt, als ihr dachtet. Bis ihr seht, dass das Rinnsal, was den Höhlenboden entlangläuft, langsam aber sicher verschwindet. Also die Kaverne geht geradeaus weiter und dieses Rinnsal verläuft in einen kleinen Nebenarm und vor euch eröffnet sich ein Abgrund. Wie weit? Wie breit? Ungefähr 50 Fuß. Das ist, das Loch ist, oder bis zum Loch ist 50, das Loch ist 50 Fuß tief. Der Abgrund ist 50 Fuß weit und erstreckt sich von einer Kavernwand zur anderen. Er ist 50 Fuß breit, okay. Kann man das Ende sehen? Meinst du damit den Boden? Also das von dem Du meinst Abgrund. Den Boden des Abgrunds? Ja. Versuchst du einen Blick zu werfen auf den Boden des Abgrunds? Ja, aber ich nehme so eine Liane mit. Gut. Du greifst eine der Lianen. Lässt du es zu? Ja. Du wolltest mich essen. Also. Vom Schambler und hängst dich so leicht über die Ecke, über sozusagen die Kante. Ein Wind stößt dir entgegen, der so unfassbar kalt ist. Du siehst den Boden nicht. Dann ziehe ich mich so wieder auf den normalen Höhenboden. Spürt man den Wind in der normalen Kaverne auch? Ihr hört die ganze Zeit schon ein leichtes Brausen, also so ein Windgeräusch. Und es ist halt kühl, so, also der scheint seine Kraft zu verlieren. Also, spürt ihr zufällig auch diesen Windstoß? Ja, gleich, das ist noch tief. Also ich sehe nichts da drin, ich merke nur diesen sehr kalten Wind, der von da kommt. Oh, das, ich meine, nicht so, dass ich nicht unglaublich gerne tiefer in diese Höhle gegangen bin, allerdings, können umdrehen und war dieser kleine Fluss. Und ich der verschwindet tatsächlich in der Öffnung, die so klein ist, dass ihr da nicht durchkommen würdet. Ich lasse den Zwerg. Large Creatures. Ich lasse den Zwerg aus meiner Seite herausfallen. Oh, ekelhafter Baum, ey. Werfe ihn einfach in die Schlucht. Okay. Wir haben nicht davon durchs Loch zu kommen, wir können heute. Es geht hier nicht um sowas oder um sowas. Es geht hier um sowas. Du lässt ihn fallen und wartest und wartest und wartest. Und dann hörst du Dann hörst du ein. Oh Gott, der Fall hat ihn wieder zum Leben erweckt. Oh nein, ich hätte was machen. Oh nein, das ist zu spät. Das ist die Quelle des neuen Lebens. Gibt's irgendwie. Gibt's eine Kante an der Seite, an der man lang könnte oder sowas? Wie sieht die Decke aus? Decke ist ziemlich weit drüber. Okay. Stalaktiten ohne Ende. Alles beschrieben. Willst du dich richtig umschauen? Mhm. Dann gib mir mal einen Wisdom Check. 6. Mhm. Also diese Schriftzeichen und diese Farben verwirren dich so ein bisschen. Hat auch Pilze gegessen. Aber du hörst irgendwo ein ganz leises, sehr helles. Weißt du, wir denken profan. Hey, Flaschengeist. Oder war das dein Name? Wichser. Ich höre eine Stimme, die versucht mich weltlich zu beleidigen. Verpiss dich. Nun, inkorporale Stimme. Ist dies euer Abgrund? Keine Antwort. Kann ich den nun ich persönlich sagen, ich habe eine Affinität für ohne Hilfsmittel, unüberquerbare Naturhindernisse. Und ich denke, wir könnten einen Dialog anfangen über eine Möglichkeit, diesen Abgrund zu überqueren. Die verschissene Brücke und verpisst euch, ihr blinden Arschlöcher! Ich möchte bitte versuchen, diese körperlose Stimme oder den Ursprung dieser Stimme telepathisch zu erreichen und sage... Weg die Seele! Raus aus meinem Kopf, du blöder Wichser! Dämlicher Frosch, ich blass dich auf! Ihr Kopf, was ist? Zeig dich doch! Kass mich mal! Muschi! Ihr hört die Stimme jetzt alle. Fickt euch alle! Sucht die Scheißbrücke, ihr blöden Arschlöcher! Sucht die dummliche Brücke! Mann, seid ihr... Oh, fickt euch! Sucht die... Sucht die was? Ich will nicht mehr mit euch reden, ihr dämlichen Penner! Lutsch meinen Schwanz, ihr Säcke! Ach, dafür ich habe die Situation verstanden. Ich fahre so. Ich gucke mir die Regenbogen um uns herum an und ich sage, ich spüre die Präsenz meines Todfeindes. Des Kobolds. Des Leprechaun. Ich fahre so mit der Regenbogen. Mit der Tentakel am Abgrundrand entlang. Ob irgendwas in die Quere kommt. I'm searching for invisible bridges. Yes, please give me a wisdom. Give me an intelligence check. Natural 20. Aber du findest nichts. Ihr seid relativ... Wenn eine Brille rauskommt. Ihr seid relativ mittig angekommen und du überprüfst so einen Abschnitt von 4-5 Metern mit deinen Tentakeln und irgendwann merkst du... Eine Fuge. Sehr klein. Sehr fein. Darüber noch eine Fuge. Ah, die eine läuft weiter. Es geht um die Kurve. 300 Meter. Und noch eine Fuge. Es hängt alles zusammen. Also, so eine Form in die Wand eingelassen. Kann ich dran ziehen? Oder... Es ist, bewegt es sich in irgendeiner Weise? Es ist so eng, dass du mit deinen Tentakeln nicht reinkommst. So fein, die sind so schmal. Du bist sowieso, das ist so ein... Also fast wie Papier. Mhm. Fast so breit wie Papier nur. Ich bewege mich dahin, wo er hinzeigt. Ich schwöre auch darüber und schaue das mal an. Gib mir mal beide einen Wisdom-Check. Ich gucke, ob ich irgendwo sich den Ursprung der Stimme, ob der Obwohl, Ursprung... Es ist aktives Suchen, ne? Intelligence. Versuch den Oh. Dann ist es keine 0, sondern eine minus 1. Wow! 4. Aktiv an zu sabbern, während ich mir sagen könnte. Keine Ahnung. Ich gucke, ob ich irgendwo in dem ganzen Licht den Ursprung der Stimme sehe. Mhm. Irgendwo was bewegt. Suchst du die Stimme? Ja. Okay, gib mir einen Intelligence-Check. Ich würfel eine 1. Gut. Nee. Aber gib mir mal, würfel mal bitte einen D12, einen D8, wenn du einen hast. Blau, weil ich... Und sag mir, ob gerade oder ungerade. Das ist ungerade. Hm. Ein Ei. Gut. Ich richte nochmal meine Telepathie an das Wesen und beleidige es in meiner eigenen Sprache und sage... Ribbit. Versuche, meine sehr schmalen, skalpellartigen Klauen in die Fuge zu stecken. Du hast keine Ahnung, was er meint. Du hast es nicht gesehen. Ach so, Alter, du hattest einen Check von -2. Ach so, ich dachte, ich wusste nicht, sorry, da habe ich das falsch verstanden. Dann gucke ich mir die Regenbögen an und versuche rauszufinden, ob sie eine Regenbogenbrücke bilden. Nein. Ich suche, ja, gibt es irgendwie einen Schalter oder einen Hebel oder einen Mechanismus? Sieht dieses Gebilde irgendwie aus, als ob es rausfahren könnte? Ja, schon. Okay. Es fühlt sich so an. Du hast es ertastet. Ja. Hm? Dann drücke ich es mal so leicht wie so ein Ikea-Schrank. Nee, das ist tatsächlich ja in die Wand eingelassen. Also du hast hier die Kante und hast so drüber gefühlt. Ja. Und dann spüre ich Fugen, ja. Ja, und du versuchst es reinzudrücken. Ja, wie so ein Ikea-Schublade, die dann noch aufspringt. Ich finde die Idee super, aber leider funktioniert so nicht. Und sonst ist es weit, also es kommt die Fuge und dann ist wieder glatt. Also es kommt diese Fuge, also so, das kannst du ertasten. Und nach unten kommst du halt irgendwann nicht mehr weiter. Kann ich versuchen, da runter zu klettern? Well, you can certainly try. Du hast gemerkt, dass die Wand sehr, sehr glatt ist an der Stelle. Yes. Dieser Windzug, den man gespürt hat, ist das wirklich wie so ein, also wirklich so ein leichtes Lüftchen oder ist es so? Es ist kein starker Sturm, es ist so ein stetiger Wind. Es ist jetzt auch nichts, wo man denkt, da könnte was getragen werden drin oder so. Also es ist einfach nicht wie so ein Fjordwind, gegen den ich mich gegenlehnen könnte. Nein, nein, so. Okay. Es ist kalt. Gib mir doch mal bitte einen Intelligence-Check. Läuft der fucking hell, eine 6. Läuft der Bach denn irgendwo in der Nähe in die Wand oder? Ja, der ist schon da so, ja, in der Nähe, so 40, 50 Meter entfernt. Okay. Es muss da irgendwas geben, was diesen Mechanismus auslösen kann. Wo hast du gesagt, sind diese Fugen? Direkt an der Kante. Gehst du runter? Nein, nein, du verstehst ihn schon. Achso. Du kannst reden. Du warst derjenige, der die ganze Zeit beschlossen hat, dich auch auf dich zu, nur noch zu klackern und so. Fand ich super. So. Ja, nee, bleib ich da. Bleib ich dabei. Language. Für ihn am Kopf. Nothing. Language. Growling. Ja, dann gehe ich da jetzt auch hin und gehe mal so, also ich versuche so mit dem Nagel so diese Fuge auch mal so entlang zu gehen. Du kriegst so die Bilder von mir geschickt, aber keine Worte, einfach nur so. Ja, ich würde das gerne mal, also einfach diese Fuge. Ja. Was brauchst du? Wenn du aktiv suchst, gib mir mal einen Intelligence-Check. Schade. Es ist immer noch eine 17. Ja, also du spürst auch diese Fuge, diese ganz papierfeine Fuge in der Wand des Abgrunds. Kreditkartenschlitz. Der Mann macht richtig. Der ist im 21. Jahrhundert an. Naja, es ist so, ne? Ich habe so viele Karten gleichzeitig. Also, ich male euch das mal auf. Das hier ist die Kante vom Abgrund und diese Fuge sozusagen haben wir ertastet. Wenn ich mit dem Nagel, wenn ich an der vorderen Kante, also die Kante, die zur Dings ist, zum Abgrund, wenn ich da mit den Nägeln reingehe, kann ich die irgendwie anheben? Du kommst nicht rein mit deinen Klauen. Achso, ja, okay. Dann würde ich gerne... Das Witzige, die Lösung wurde, also es wurde schon gesagt, was nötig ist. Es wurde schon gesagt. Findet die Brücke. Nein. Von euch. Karte. Das wird witzigerweise schon gesagt. Ding dong, sie haben ihr Konto überzogen. 17% darauf. Antworten wird es kommt ein Angestellter aus der Höhle und sagt, zerschneidet deine Kreditkarte. Dann, das wird die letzte. Ich hab's gerade schon wieder gehört, glaube ich. Kreditkarte? Nee. Der Chat? Der Chat ist die Antwort. Hab ich's gesagt? Hm. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Du blöde Fatzen! Fuchsbaummensch, ey. Gib mir alle mal einen Intelligence-Check. Okay. 3. 15. 16. 4. Ihr beiden. Okay. Es scheint künstliche Natur zu sein. Weil es ist, scheint ein Mechanismus zu sein. Ein Mechanismus muss einen Auslöser haben. Ja. Ein Mechanismus muss irgendwie einen Hebel oder einen Knopf oder haben. Ich stelle mich auf diese vor diese Fugel, auf diese Platte. Da ist keine Platte, du stehst ja, an der Kante von diesem Abgrund, Mann. Ja, aber davor ist doch diese Fugel. Nein, die Fuge ist in der Wand des Abgrunds. Ich hab's doch schon echt schon. Ich soll ich's nochmal aufmalen? Ja, hast du ja. So. Hier, und ihr steht da. Wenn man von der anderen Seite guckt, steht ihr hier und sieht die Fuge hier. Und ihr guckt auf die andere Seite und da ist... Ich dachte gerade, dass wir stehen unten und das oben ist... Nein, ihr steht am Abgrund und guckt runter. Ja, dann war das natürlich die ganze Zeit klar. Du hast runtergeguckt. Dann ist das natürlich die ganze Zeit klar gewesen. Habe ich das so schlecht beschrieben? Ja. Ja, ja. Wir sind... Nein, hast du nicht. Was habe ich denn gesagt? Ich habe ja die Lösung schon zweimal gesagt. Während Brian versucht, darauf zu kommen, was er gesagt hat, machen wir eine kleine Pause. Nein, gibt es einen Finnenfax? Nein, es heißt heute nicht Finnenfax, sondern es ist die Monster-Mail. Die Monster-Mail. Da freue ich mich schon den ganzen Tag darauf, diesen Gag zu machen. Ja. Dankeschön. Links im Kasten. Warum ist es nicht das Slime? Links und im Kasten? Ja, das ist so ein dummer Junge. Einfach alles. Nee, das hier, das im Kasten, ja. Also... wir haben folgende Abos von, oh mein Lieblingsname ist dabei, von Sofortabbruch 3000. Finde ich einfach super. Von Sympathy, also Sofortabo, Sofortabbruch zum zweiten Mal, der zweite Monat ist da. Sympathy zum achten Monat, der uns sagt, auf geht's. Yay! Und Schlärfer. Schlärfer? Nee, hier ist EA. Schlärfer. Zum fünften Monat und... Wow. Sofortabbruch 3000 hat uns nicht nur den zweiten Monat in Folge subscribed, sondern auch noch ein Taschengeld von 420 überwiesen, 4,20 Euro, mit dem Kommentar. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Abbreviation von etwas ist, aber es ist einfach... Sauber. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, der Rest ist nicht für uns. Wunderbar. Dann sehen wir uns. 7:55 hier pünktlich wieder. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Und Justus sagt uns die ganze Zeit, wie dumm wir sind. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Sind wir schon? Mhm. Oh, ja, weil die Lichter nicht leuchten. Aber hey, ich reagiere nur auf Lichtsignal. Oh, ich kriege Disco. Oh, Wahnsinn. Willkommen zurück bei Monster Mash, oder wie ich es gerne nenne, Hans-Peter Liebkrafts Arcanes Bestiarium. Nö. Unsere vier, nennen wir sie, Protagonisten haben sich an den Abgrund einer Höhle hervorgearbeitet, beleidigt von... nicht körperlichen Stimmen sind sie nun auf der Suche nach etwas, ja, wonach? Nach einer Brücke. Das ist mir auch gefallen, dass wir mit Justus Mannschatz immer beleidigt werden. Wirklich? Das ist mindestens ein Charakter, der uns alle von und dazu da ist, um uns zu beleidigen. Ja, beim letzten? Ich suche einen Knopf. Das war mit diesem Gnomen. Ach ja. Das Typ, dessen Namen ja raus. Der Klabautermann. Mit dem Zettel. Nein. Ich suche einen Knopf. Jetzt muss er irgendwie einen Mechanismus geben. Ich gehe an der Wand entlang und suche einen Knopf. Welche Wand? Okay, warte, nur kurz, um für unser räumliches Verständnis zu haben. Soll ich auch noch einen? Nein, ja, das ist klar, aber ist das, also, ist die gesamte Wand, stimmt, es schließt sich von Höhlenwand zu Höhlenwand, hat er gesagt, ich erinnere mich. Das ist so lange her, vor der Pause gewesen. Jetzt, du brauchst nicht mehr aufzeichnen. Ich touche an diesem Abgrund herum, ob da irgendwas ist, was man drücken kann, sonst was? Nein. Gut, dann, wo ist die nächste Wand? Links oder rechts? Ungefähr 25 Meter entfernt. Ja, geh ich. Steppe ich da mal so hin. Ich zu schemble da mal so langsam hin. Ich schemble zu der anderen. Flatsch, flatsch, flatsch. Muss ja irgendein Mechanismus geben, wie wir diese Brücke aus der Wand bekommen. Warte, da sind ja diese leuchtenden Runen. Überall, ne? Ja. Ist da eine Rune, die aussieht wie eine Brücke? Du suchst nach einer Rune, die aussieht wie eine Brücke. Ja. Gib mir mal einen Intelligence-Check. Ich suche nach etwas Offensichtlicherem. Ich suche nach einer Rune, die nicht leuchtet. Ich habe eine Null. Ich hab eine Null geworfen. Das ist Intelligence? Ja. 16. Du suchst, fängst an, mehr oder weniger jeden Stalaktit abzusuchen, der sich hier aus dieser Höhlen, aus dem Höhlenboden denkst, ob du irgendwo eine Stelle findest, die dunkler ist als die als andere. Und suchst und suchst und findest ungefähr so 100 Fuß von der Stelle entfernt. Und ihr hört zwischendurch immer wieder. Leg mal her! Du blöde Arschlöcher! Verpisst euch hier! Hört bloß ab! Legt euch mit dem Mob ab! Kommt schon! Findest du einen Hebel? Der am Fuß eines dieser Stalaktiten versteckt war. So dass ihr ihn von der Stelle, wo ihr standet, nicht sehen konntet. Lass mich raten. Die Brücke fährt aus der Wand heraus. Über den Abgrund. Und bietet uns eine Brücke, dass wir über den Abgrund gehen können. Tatsächlich. Ja! Ja, of course it does. Was hättest du denn jetzt noch anderes tun? Für ungefähr 6 Sekunden, dann fährt sie sofort wieder zurück. Oh, fucking hell. Hast du gehört? Wie weit ist es bis zur anderen Seite? 50 Fuß? 50 Meter. 150 Fuß. Kann ich... wie sieht dieser Hebel genau aus? Naja, er ist... etwa 30 cm lang. Ungefähr. Ungefähr 5 cm im Durchmesser. 5 cm. Es ist ein phallischer Hebel. Ich taste mal so meinen Mund ab. Ich irgendwie einen Zahn, der keilförmig ist? Das sind ja eigentlich nur Steine. Ja, während die Brücke wieder zurückfährt, macht der Hebel, geht wieder in die Ausgangsstelle. Ich sehe das gleiche gedacht, ich hätte mir jetzt einfach so einen Stall. Ich gehe zu so einem Stalaktit und versuche den aus der Erde raus, also abzubrechen. Gib mir einen Stärke-Check. I do that. Das ist eine 18. Also was für einen suchst du dir raus? Einen, den man in diesen Mechanismus prügeln kann. Also nicht zu groß, nicht zu klein. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Ist okay. Du suchst dir einen Stalaktit, wahrscheinlich so 3-4 Meter entfernt von dir. Einen, der nicht zu groß ist, nicht zu klein. War schon immer gut im Entscheidung treffen. Sozusagen fängst du an ihm zu ruckeln. Und hörst so... Oh, fuck. Nein. Brichst ihn ab. Und alle Runen darauf gehen aus. Und dann hörst du, oh, ihr blöden Ficker! Ihr miesen Arschlöcher! Ihr Wichser! Oh, ihr Kackmenschen! Ihr habt mich dazu gezwungen! Und ihr hört in der Dunkelheit, im Dunst hinter euch, gib mir mal alle einen Wisdom Check. Natürlich 20. Natürlich 1. Warum denn Wisdom? Acht. Du hörst nichts. Ihr beiden hört merkwürdige Geräusche und du hörst fünfmal. Da wuppt etwas. Der Du hast 60 Fuß Blindzeit, ne? Es ist gleich. Something wuppet in the dark. Spürst fünf Lebensformen. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ja. Fünf Lebensformen. Versuche mir eine davon zu greifen. 60, oder? Genau am Rand deiner Wahrnehmung, 60 Fuß entfernt. Dann schämbel ich da langsam hin. Die laufen auf euch zu. Schnell. Hier, mach mal den Hebel. Red dich. Die. Okay. Ich dasche und klopf diesen Stalagmiter rein. Gut. Gib mir bitte einen Dex-Check. Das ist eine 17. Wunderbar. Nice. Die Brücke fährt raus. Der Slat hat diese riesige Sings und du schaffst es, dass in die Seite, da sind sozusagen, hättet ihr darauf geachtet, sind Einbuchtungen an der Seite. Also sozusagen, also es ist wie, nein, es sind nicht Einbuchtungen, es sind wie, wie nennt man das? Wieso habe ich mir das vorher nicht überlegt? Nein, nein. Es ist wie die Pflanzen, die gewachsen sind, so ist das aus dem Stein gehauen, fährt raus, es hat einfach Träger. Und du schaffst es, das mit aller Kraft reinzuknallen in zwischen einen dieser Träger und der Wand, sodass die Brücke. Sie fängt jetzt an. Ah, sie möchte wieder, sie möchte wieder zurück, aber sie geht aber nicht. Sie schafft nicht. Ja, ey, los! Los, da, hinüber! Ich gehe da hin und ich laufe über die Brücke und zieh den Schlag mit raus. Währenddessen, die sind nochmal kurz rum und ich so. Oh, ihr Blöd! Also, ich sag dir ehrlich, ich war auch mal wie du. An diesen Aggressionsproblemen sollst du arbeiten. Ne? Das beult sich alles zusammen. Ne? Und dann kriegst du Geschwüre im Magen. Also ihr rennt rüber, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja. Als ihr auf der anderen Seite der Brücke ankommt. Ich möchte beim Rüberlaufen noch mit meiner Telepathie in dieses Vier dringen und sage, kennst du Sagma? Was? Sagma Balls! Und dann renne ich. Oh Gott, bewahre. Was passiert? Ihr seht, als ihr auf der anderen Seite des Abgrunds steht, wo übrigens keine dieser Runen mehr zu sehen sind, beziehungsweise es dunkel ist, seht ihr zurück und an die andere Seite des Abgrunds laufen fünf Red Caps. Die Runde. Einer davon ist so wütend, dass er versucht, über den Abgrund zu springen. Das kommt davon, wenn man Scheiße würfelt und du hörst nur Bumpf. Kurze Zeit später. Sven, ich habe mit dir über eine gewisse Musik gesprochen, die ich jetzt gerne hätte. Es ist das 18. Außerdem habe ich das Mikro in der Maybe. Das wird Somebody. Wir reisen in der Zeit zurück. Es ist 1984. Nein. Nein. Ist egal. Mach mir einfach irgendeine Musik. Ah, das kommt, wenn man nicht Zeit hat zu proben. Breaking Tension. Ich habe mir zu viel vorgenommen. Mehr Kathedrale, das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Wenn das mach nichts. Mach einfach irgendeine gruselige Musik an. Ja, warum? Himmel in Amol. Mach weiter, ich fummle. Kann man mich hier jetzt so hören? Oh ja. Ihr seid da. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ihr seid meine Rettung. Gut, dass ihr hier seid. Und vor euch, aus der Dunkelheit, schleppt sich langsam. Gong. Gong. zweieinhalb Meter großen Gestalt. Einen roten, zerrissenen Mantel an, der nur spärlich ein Skelett bedeckt. Ein Schädel, der schief auf einem Hals sitzt. Kalte, alte Augen. Was ihr vor euch seht, erkennt ihr möglich komischerweise alle als Lich. Hallo. Ich habe euch gerufen. Nun, ich muss mich vorstellen. Mein Name ist Dennis. Und ich habe ein Problem. Mist, ich habe meine Spieler kaputt gemacht. Warum lacht ihr? Sprich weiter, Dennis. Nun. Dennis! Deine Freunde lachen über mich. Habt ihr nicht meine beeindruckende Stimme gehört in eurem Kopf? Habe ich euch nicht hierher gerufen? Es tut mir so leid, das ist... Wir sind unser eigener Herr und wir gehen nur dahin, wo es uns beliebt. Wir haben den Weg in diese Höhle frei gewählt. Ich möchte bitte, dass ihr unsere persönlichen Entscheidungen respektiert. Ich bin etwas verwirrt. Ich habe eine andere Reaktion erwartet. Aber nun gut. Ich bewege mich kontinuierlich auf ihn zu. Wenn ich nah genug dran bin. Er geht tatsächlich in so einem Halbkreis. Humpelt er immer so ein bisschen vor dir weg. Diese Pflanze ist, also, habt ihr Namen? Kann ich euch ansprechen? Ich ruf dir zu. Das ist nur ein Knochengestell, da ist nichts dran. Hast du auch nichts von. Einst nannte man mich Astrakor. Doch anbetracht dieses Treffens habe ich mich entschieden, meinen Namen zu Tom zu ändern. Mein Name war Cormac. Cormac. Cormac? Wie ihr sehen könnt, bin ich ein Slat und die rote Farbe, die meine Haut ziert, ziert auch die meiner Landesflagge. Drum nennt mich einfach Slord. Mit den beiden Kringeln über den Arsch, bitte. Slord. Und wie heißt du? Gunther. Schreibt man, wie man spricht. Gunther? Gunther. Ich nenne ihn Martin. Gut, Gunther. Slord. Cormac. Tom? So nennen mich nur meine Freunde. Betrachte mich als eigentlichen und einzigen Freund, den ihr hier habt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand den Weg zu mir findet. Hast du gedacht, wir sind schwach? Nein, es verirrt sich selten jemand hier auf diese Insel, der nicht entweder ein fanatischer Kultist oder... Nun ja, ihr habt die komischen Viecher gesehen, auf der anderen Seite da sitzen. Er wusste, dass ich nicht an der Versuchung der Brücke vorbeikommen würde. Guter Job, die Sache mit der Brücke. Naja. Wie ihr seht, oder auch vielleicht nicht seht, ihr seht, wie diese Knochenschultern, wie diese riesige Gestalt, die euch am Anfang wirklich Angst eingejagt hat, jetzt langsam immer kleiner wird und sich runterbeugt. Die Schultern fallen nach vorne. Da reden wir nicht drum rum. Mir wurde mein Heim genommen. Mein Phylakterium. Wenn ihr wisst, was das ist. Kling nach Zahnpasta. Ich weiß eine Sache, die eure gesamte Problematik lösen könnte, bevor sie anfängt. Ich werde kein Yoga machen. Nun, Yoga ist nur ein Weg, um sich von der materiellen Versuchung zu lösen. Seht, ein Heim ist doch auch nur ein Ort, das man temporär besetzt. Löst euch, wandert, findet euch selbst. Ich weiß, in euch steckt viel mehr als nur. Ich löse mich auf. Und er schlägt den eine Hälfte des Mantels zurück und ihr seht, dass mehr oder weniger sein, da wo das Knie sein sollte, sich nur noch so ein sich auflösendes, poröses Material, was mal Knochen gewesen sein kann, ist und mit Draht, Seil und allem, was ihm sonst noch zur Verfügung steht, hat er daran ein Stück Holz gebunden. Verzeiht, ich sprach außerhalb von meiner Berechtigung. Ich wusste nicht, dass ihr schon so viel weiter seid als ich. Ich verliere mich. Irgendwann werde ich nicht mehr da sein. Ich muss in meine Krypta zurück. Und ihr seid die Einzigen, die mir helfen können. Aber wie, Dennis? Nun, Slord. Ein Stamm widerwärtiger Orks hat mein Grab überfallen und ein Teil von mir gestohlen, das sie jetzt benutzen, um mich aus meiner Heimat fernzuhalten. Ihr hingegen könnt wieder hinein und mir mein Phylakterium geben, damit ich diese Brut endlich vertreiben kann. Ich bin sehr negativ eingestellt, was aggressive Handlungen angeht. Deswegen hast du auch ganz am Anfang einen Baum gebissen, den du gerade kennengelernt hast. Nur Nahrung. Ich verlange von euch nicht viel. Bringt mir meins zurück. Nur wenn ihr versprecht, dass ihr versucht, euch bis dahin von den Materiellen zu lösen. Im besten Fall bringen wir es euch und ihr braucht es nicht mehr. Das wäre meine Vorstellung vom perfekten Ende dieser Geschichte. Ich verspreche euch, an meiner inneren Einstellung zur materiellen Ebene zu arbeiten. Mehr verlange ich nicht. Ihr seid euer eigener Herr. Und das Beste aus dem zu machen, was mir zur Verfügung steht. Ohne den es zu wollen. Aha. Und es geschehen zu lassen. Aha. Damit ich nachher der Klügere bin. Ich schätze, damit kann ich leben. Also, lasst uns diesem armen, verirrten Wesen helfen. Wir versuchten euch zu helfen, als ihr gegen euren natürlichen Erzfeind, das Glas, versuchte zu bestehen. Oder gegen euren natürlichen Erzfeind, das Glas, versucht ihn zu bestehen. Da waren auch Runen. Nun, ja. Das heißt, Runen, Schmunen. Seid ihr gegen Schrift allergisch? Also gut, Dennis. Wie finden wir den Weg in euer Lager? Orks und ich schätzen, dich sind so etwas wie beide Verwandte. Ich denke, ich kann versuchen, mit ihnen zu reden. Ich kann euch bis zum Eingang meiner alten Nekropolis bringen. Den Weg danach müsst ihr allein beschreiten. Nun, wir alle beschreiten den existenziellen Pfad alleine. Es ist ein ganz materieller Pfad mit ganz klaren Zielen. Es gibt keine Materie von dem Kosmos. Wie auch immer, wandelnde Pflanze. Sein Name ist Gunther. Ach ja, Gunther. Gunther Grass? Gunther Grass. Ja. Ich bringe euch nun zum Eingang meiner Nekropolis und hoffe das Beste. Oh Gott. Ich hätte nicht. Vielleicht ist es besser. Nein. Gut. Ich bringe euch dahin. Wie wäre es, wenn wir diesen Weg in einträchtiger Stille beschreiten, um über das zu meditieren, was uns jetzt gerade passiert ist? Ich denke, ihr macht guten Fortschritt in die richtige Richtung. Komm, Gunther. Steigt auf meinen Rücken. Er bringt euch ihn am Strand aufgehoben, verspüre ich eine tiefe Verbundenheit zwischen. Die mütterlichen Instinkte wurden geweckt. Er bringt euch tiefer in das Höhlensystem. Die natürlichen Formationen, also Quatsch, die natürlichen Formationen weichen irgendwann behauener Stein. Wirklich unfassbar gerade geschlagene Gänge. Und gerade dir wird klar, das muss alt sein. Das muss unfassbar alt sein. Und es riecht nach Zuhause. Es riecht nach Schlaf. Und noch irgendwas anderem. Perfekt. Quadratische Gänge. Vor langer Zeit in den Stein geschlagen. Bis sie zu einer Halle kommt. Etwa 10 mal 10 Meter mit einem großen Tor. Nun, ich kann euch nicht weiter begleiten, denn er schreitet zu diesem Tor aus. Ihr wisst nicht genau, was es ist. Es ist hat die Maserung von Holz, aber gleichzeitig den Glanz von Stein. Es ist weiß mit einem bläulichen Schimmer. Und als Dennis seine Hand dran legt, flammt so ein blaues Feld auf. Nigel. Bring mir meine Heimat zurück. Ich möchte kurz sagen, ich hätte es euch auch so geglaubt. Wenn ihr das nächste Mal glaubt, euch selbst verletzen zu müssen, um uns etwas zu beweisen, dann möchte ich, dass ihr einen Schritt zurück macht von der Idee und nochmal wirklich drüber nachdenkt. Wir sind alle Freunde hier. Ja, das ist etwas, worüber es sich nachzudenken lohnt. Werdet ihr nun so freundlich und... Ich rauche auf das Tor zu. Rauche hindurch. Ich öffne das Tor. Schwer als Rauch ein Tor zu öffnen. Ja. Ihr raucht durch das Tor und kommt in einen Raum, der mit der gleichen Präzision gestaltet ist. Das Tor in eurem, das inzwischen offene Tor in eurem Rücken mit Dennis, der die kalten weißen Augen fast wie Scheinwerfer in der Nacht noch. Ja. Guckt nicht auf uns. Guckt in euch. Oh mein Gott. Die Architektur des Raumes ist genauso präzise und genauso sauber, wie die Halle, aus der ihr gekommen seid. Allerdings, was sich darin befindet, viele der Sarkophage sind aufgebrochen. Überall liegen Knochen verstreut. Ja, gut. Und auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, auch wieder etwa 30 Meter entfernt, 30 bis 35 Meter entfernt, ist eine weitere Tür mit einer Nische, etwa einen Meter breit. Ist in dieser Nische etwas drin? Nein. Hm. Würfel einmal bitte einen W6. Als du anfängst, Knochen aufzusammeln, hier ein Brustbein, da eine Elle, hier eine Speiche, da ein Schädel, noch ein Schädel, macht einer der Schädel auf einmal ein Geräusch. Only! Only! Only. Only, only, only. Was sagt er? Only, immer noch mal. Only, only. Ich suche mir mal einen anderen Schädel. Irgendein? Ja. Nimmst du ihr? Nichts. Er ist kaputt. Ich guck. Gucken wir den mal an, der die Geräusche macht. Sieht er irgendwie besonders aus? Er trägt eine römische 3. Only. Only. Only. Ich suche mir einen Schädel mit einer anderen Zahl. Das werde ich auch tun. Ich auch. Gebt mir alle mal einen. Wenn ihr aktiv sucht, einen Intelligence-Check. 0. 7. 9. Sag doch Perception. 16. Du findest noch einen. Nice. Ja, der ist weg. Wer hat über 10? Nur er. Ja, wenn du Intelligence und nicht Perception willst, dann ja. Dann, nein, Intelligence, ihr sucht aktiv. Ja, dann ist es 9. Du, such mir, gib mir noch mal einen, ein D6, Entschuldigung. Achso. Ne, 3. Dann eine andere Zahl als 2. Nein. Okay, er sagt Break. Break. Only. Only Break. Mach mal gleichzeitig. Only Break. Break Only. In dieser besagten Nische ist nichts drinne. Nein. Hast du gesagt? Gibt es da irgendwelche noch Einkerbungen, Einritzungen, sonst irgendwas? Nee. Ich wünschte, es wäre harder, faster. Ja. gibt es ja kleine Einbuchtungen, wo diese Schädel reinpassen? Also du guckst dir die Nische an und so von der Höhe her würde ein Schädel super reinpassen. Mhm. Also sie ist ja sehr breit, aber ja. So von der Höhe her würden die Schädel super reinpassen. Würden nur noch mehr reinpassen als 2. Ich stell die beiden mal rein. So einfach, um sie abgestellt zu haben. Während du das machst. Und dann gucke ich weiter. Only okay. Break. Hm? Dann suche ich weiter. Mhm. Eine 12. Ja, würfel nochmal. Alles 1 und 3 ignorieren 5. Wir. 5, ja. Also du hast jetzt 3. 1, 3, 5 so, ne? Mhm. Dann suche ich auch nochmal. Mhm. Sie sagen only the. Nee, Quatsch. Only break the. Ich suche weiter. Ich will auch nochmal suchen. Ja, ich möchte auch nochmal suchen. Du für? Eine 12. Ja, ich bin auch drüber. Natürliche 20. Eine 16. Gute. Ihr gebt mir alle einen die 6 und ignoriert 1, 3 und 5. Ich hab nur 2. Ihr habt erst gecallt. 6. Verdammt. 5. War auch schon. Ja, und dann den vierten trinkt ihr auch. Also, die 1 habt ihr. Die, genau, die 2 sagt Stars. Ich hab die 2. Oh, Mac Gott. Stars. Oh, fuck oh, hell. Ich hasse dich. Oh, wow. Oh, I. Merkt euch, die 2 sagt Stars. Die 6 sagt Shooting. Shooting. Und die 4? Most. Richtig. Wie muss die Reihenfolge sein? Only Shooting Stars break the mold. Okay, die 6 muss an die zweite Stelle. Die 2 an die dritte die Stelle. Gib mir eine Nummernfolge. 3 ist die erste. Was hat die 1 nochmal gesagt? 3 ist Break. 1 war Break. Also Break. 3 war Break, 1 war... Nee, 3 war Only. Also Break an die 4? 3 hat Only gesagt, also 3 ist zuerst. Okay. 2 war Stars, 3 war Break, also Only... Was? Nein. Also 3... Was hatten wir dann? Du hattest dann 5. Okay, warte. Nee, 1 hattest du dann. 1 war, sorry. 1 sagt Break. 1 sagt Break. 2 sagt... Stars. 3 sagt... Only. 4 sagt... Shooting. Nein, 6 sagt Shooting, oder nicht? Nee, 4 sagt Shooting. Okay. Nein. Nein, 4 sagt Most. 4 sagt Most. 4 sagt Most. 3, 2, 6, 1, 5, 4. Falsch. Okay, 5 sagt... The. Und 6 war... Ja, das Shooting. Ist Stars. Ja. Die Shooting Stars. 3, 6, 2, 1, 5, 4. Richtig. Ihr schiebt die Schädel. Warum? Warum hast du jetzt nicht mal in der Reihenfolge 3, 6, 2, 1, 5, 4 in die Nische und es kommt Only Shooting Stars break the mold. Und jetzt ihr! Hey now, you're a rockstar, get the game on, go play. Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Ich hab das Gefühl, it's a cool place. Hab mich kurz an mein altes Leben erinnert. Und es ist Mold, nicht Mold. Es ist Mold, ja. Das war ein Test. Und ein Test. Nicht sechsmal, sondern nein. Das war ein Test. Die Tür öffnet sich. In einen Gang. Schweigen uns für einen Moment, alle betreten einfach an. Alle gehört, wie der Shambling Mount doch sprechen kann. Und jetzt ist er zurück in diesem... Der Shambling Mount kann sogar singen. Ist er etwa eine Singpflanze? Du siehst halt, wie aus dem Raus, gut, dass Momo nicht da ist. Aus dem Raus so eine halb verrottete Mariachi-Band kommt. Ja, weiter. Weiter, weiter. Weiter. Go. Gut. Oh boy. Dieser Gang ebenfalls. Komplett perfekt quadratisch. Die Fugen sind so schmal wieder, dass man nichts dazwischen kommt würde. Das, aber überall liegt irgendetwas rum. Und ihr merkt jetzt langsam, hier leben mehrere Wesen. Ihr findet Betten, und nicht einfach Lager auf dem Boden, sondern richtige Feldbetten, Feuerstellen. Sind die an? Nein. Aber sie sind auch warm. Gezimmerte Regale mit Kochutensilien, eine Wiege, manchmal sind auch die Sarkophage rausgenommen aus. Also es ist, ihr könnt euch das vorstellen wie so eine. Ja, das, an den Seiten sind auch immer wieder Nischen mit Särgen und Sarkophagen. Manche Sarkophage sind rausgenommen, stattdessen sind darin auch Schlafstätten mit Kerzen und so weiter aufgebaut. Aber da ist nichts geschändet. Gebt mir alle mal einen Perception-Check. Es wird eine bombastische... Alter. Fünf. Vier. Klinisch blind. Obwohl, nein, das stimmt nicht. Ich habe Perception plus 1, das heißt nur 7. Du hörst das Platschen von nackten Füßen. Ich höre ein Wesen. Verzweifelt, weil es eine größere Wasserschneise nicht überqueren kann. Traurig tappt es an der Seite entlang, der Fluss einfach zu reißend. Ich brauche eine Brücke. Ich wünsche sehr für das Silence Casten. Müsste diesem Wesen eine Brücke geben. Dann renne ich los. Ich schiebe mich hinter dir her. Ich folge. Ja, hinterher. Ihr rennt diesen Gang entlang, kommt immer wieder vorbei an Seiten, also sozusagen an Seitengängen, Räumen, die auch wieder gefüllt sind mit, also ihr merkt im Vorbeilaufen, besonders du, weil du nicht besonders schnell bist. Eine Bibliothek, eine Art Krankenlager, tatsächlich jetzt ein Raum, der nur zum Kochen anscheinend da ist. Krankenlager mit Kranken drin? Nein, alles leer. Jetzt ist so vorbeigehen. Du kannst dich weglaufen. Einfach nur so ein... Bis ihr wieder eine ähnliche Situation vor, wie am Eingang der Nekropolis. Ein Raum etwa 15 mal 15 Meter. Aber diesmal ausgelegt mit Teppichen, Regalen, ein Schreibtisch. Alles sehr grob gezimmert. Bücher. Und auch wieder ein großes Tor. Aus dem gleichen merkwürdigen Material, diese Mischung aus Holz und Stein. Mit diesem leichten blauen Glanz. Ist da wieder eine Kerbe drin? Eine Kerbe? In dem Tor. Wie in dem Rätseltor. Eine Nische. Eine Nische, ja. Ja, dann drücke ich das auf, oder nicht? Dann gib mir mal einen Stechcheck. Oh, da bin ich gut drin. Ich unterstütze dich. 5. 16. Ich habe dich unterstützt. Oh. Ja, dann mach das mit Advantage. 11. Ziehst mir so ein bisschen an den Arm. kriegst es nicht auf. Und von der anderen Seite hört ihr, verschwindet! Ich flieg durch. Geht nicht. Ich gehe dir... Entschuldigung. Ich habe vernommen, dass irgendjemand auf der anderen Seite dieses Tores schrecklich enttäuscht davon ist, dass er eine größere Ansammlung von Wasser nicht übertreten kann. Ich persönlich bin in dem Gewerbe tätig und würde anbieten, gegen einen gewissen kleinen Lohn ein Monument zu errichten, mit dem die Überquerung besagt ist, was das ein bisschen einfacher wäre. Meinst du eine Verbindung zwischen zwei erhöhten Punkten? Die eine ansonsten nicht überquerbare Naturhindernisquelle überwinden, ja. Eine Brücke? Ja. Wovon redest du hier? Verschwindet! Der Lich hat doch zum Öffnen dieses Tors so eine Rune benutzt, oder so ein... Nein, der hat nichts aufgemacht. Er wollte nur zeigen, dass er magisch ausgeschlossen ist. Ach so. Ich gehe telepathisch in seinen Kopf und sage... In wessen? In dem, von dem hinter der Tür. Mhm. Nicht in den. Welcher Kopf? In den Typen, der... Oder in das Etwas, was hinter dieser Tür lautet, und sage... Weißt du, wir haben dieses komische obskure Pop-Song-Rätsel gelöst, von dem ich noch nie gehört habe, aber irgendwie doch. Wir werden auch diese Tür aufbekommen. Und ich glaube, dann solltest du ganz schnell weg sein. Lass uns in Ruhe. Wir wollen nur ein freundliches Gespräch führen. Warum seid ihr dann hier eingebrochen? Was heißt eingebrochen? Wir haben eine Tür geöffnet, wir haben eine weitere Tür geöffnet und dann sind wir einen Gang lang gelaufen. Niemand kommt sonst hierher. Nun, man könnte sagen, wir haben Schiffbruch erlitten und wir sind arme Reisende und selbst jemand wie ich könnte niemals eine Brücke bauen, um den Ozean zu überwinden. Das tut mir wahnsinnig leid, aber eure existenzielle Krise hat hier nichts zu suchen. Aber vielleicht die Existenz selbst ist eine Krise. Ich fange an zu randalieren und reiße die Teppiche raus. Das Schlimmste ist ja, dass es solche Leute gibt. Okay, du schmeißt mit den Teppichen rum. Ja, ich gucke, ob unter den Teppichen irgendwas runter ist, dann hau ich mal so ein Regal um. Ah, hinter einem der Regale findest du etwas. Was finde ich? Eine Tür. Ich mache sie auf. Also gut, wir versuchen weiter reinzukommen. Verschwindet! Wundert euch nicht, wenn wir allerdings versuchen, es leise zu tun. Weil wir haben genug geredet und wir sind... Oh Gott, habt ihr den Geheimgang Männer gefunden? Ihr habt nicht die Geheimtür Orten. Gefunden. Das war eine Geheimtür. Oh, es gibt ja so eine Geheimtür. Ich weiß nicht, welche Geheimtür. Jetzt werden wir suchen. Nein! Nein, bitte! Bitte bleibt weg, wir... Nein, im Suchen Nein, wir sind wir ja... Keinen Ärger. Im Suchen sind wir ja nicht so gut, deswegen gehen wir einfach wieder. Aber erst nachdem wir noch kurze Zeit vor dieser Tür bleiben. Ich bin verwirrt. Geht ihr jetzt oder bleibt ihr? Wir bleiben kurz. Und dann, gehen wir. Seid ihr weg? Vielleicht. Sie sind noch da. Psst, Ruhe. Dann gehen wir durch den Gang. Aber wir schleichen. Ja. Ist tatsächlich auch aus demselben Stein eine Tür, die sich tatsächlich relativ einfach öffnen lässt. Ja, wir schleichen da durch. Was finden wir? Ihr schleicht. Ja. Gebt mir mal alle einen Deckswurf. 14. Ich auch. Nein, doch, nur zur Sicherheit. Vielleicht kommst du irgendwo gegen. Mit deiner... Das ist eine 8. Ja, immerhin. Ich hab 5. 13. Was würfeln denn alle so miserabel? Heute ist wirklich... Heute sie ist sind... Psst, sind sie... Ich weiß es nicht. Sind sie im... Warum hast du mich nicht gewarnt? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich benutze meine telepathischen Fähigkeiten, um... in seinem Kopf rumzustürmen und sag, ja, wir sind weg, aber du kannst mich noch 60 Fuß in deinem Kopf hören. Aber wir sind weg. Aha, also weiß ich, dass du jetzt in 60 Fuß Umkreis bist, du Blödmann. Aber jetzt... Jetzt ist persönlich gut. Ich spür dich noch. Ja, ja. Das ist nicht das erste Mal, dass sich jemand telepathisch mit mir in Verbindung setzt. Das ist, als würde jemand mit einem kleinen Finger... an der Innenseite deines Schädels kratzen. Und das, du hörst es auch telepathisch. Aber es wird das letzte Mal sein, dass jemand mit dir telepathisch kommuniziert. Also bist du doch noch hier. Vielleicht. Auf jeden Fall. Wir können jetzt noch länger dieses Spiel spielen. Seid ihr in diesem blöden Geheimgang. Verdammt, ich habe gesagt, wir hätten den verriegeln sollen. Was für ein Geheimgang denn? Nur mal so, aus Spaß. Bevor wir wieder weggehen. Du kriegst dieses Bild. Seid ihr Orks? Ja. Teilweise. Haben wir langsam das Ende von dem Gang erreicht? Ja, ich zieh ihn hinter mir her. Ich bin mitgekommen. War ein bisschen ja, ja. Hörschen wir. Also es ist tatsächlich einfach ein Gang, der... So einfach man sich das vorstellen kann. Der geht einfach um die Tür drumrum. Um die Tür. Genau. Drumrum geht. Und kurz bevor wir auf die treffen. Jetzt stehen wir hinter ihnen. Ihr steht mehr oder weniger vor ihnen, weil... Kurz bevor wir da raus sie preschen, sage ich... Ha, wir haben den Gang gefunden! Und dann presche ich raus. Doi. Ihr brecht raus und kommt in einen perfekt quadratischen Raum. Mal wieder. Der auch praktisch schon gut ist. 30 mal 30 Meter. Nein, noch nicht! 30 mal 30 mal 30 Meter. Oh nein, wir sind im Cube. 30 Meter im Kubik. Oh Gott, ist das etwa Perfect Level? Und der Anblick, den ihr bekommt, ist nicht unbedingt das, was ihr erwartet habt. Ja, es sind Orks und es sind Goblins und Halblinge und Gnome und Menschen und Zwerge. Es ist eine ziemlich abgerissene Truppe, die sich euch da präsentiert. In jeglichem Alter. Greise, Kinder, Erwachsene, Jugendliche, Männer, Frauen. Alles durcheinander. Keiner davon sieht irgendwie kriegerisch aus. Oder gefährlich. Bis auf einen Halborg, der in der Mitte steht. Ich sag jetzt mal, für diesen abgerissenen Haufen sieht er noch so am ehesten annehmbar aus. Er hat eine Art Mantel an. Einfaches Hemd drunter. Hat ein Buch an der Seite. Und sagt, oh Gott! Oh Gott! Hallo? Bitte fresst uns nicht! Entschuldigt, ich denke, ihr als Halborg solltet wissen, dass man andere nicht nach ihrem Äußeren beurteilen sollte. Nein, aber ihr seid nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Ich dachte, hier kommt jetzt so ein... Nichts. Warum kann ich mit euch reden? Nun, vielleicht, weil wir gebildete, humanoidartige Wesen sind. Ich greife das Erste, was neben mir ist und... Versuch's. Oh Gott! Wenn ich so sehe, wie so die Liane so langsam da so hinschaut, würde ich einfach drauf treten. Ich halte ihn ab. Er hat es sich verdient, er hat so lange gewartet. Er ist stark! 22 gegen deine... 1? 15. Ja, dann muss ich noch mal kurz gucken, was das ist. Warum bist du so? Scheiß Baum, ey. Ich bin auf seiner Seite, oh, die haben uns als Blödmann beleidigt. Du, ihr seht, wie sich so ein Tentakel so langsam Richtung eines menschlichen Kindes arbeitet. Yes. Also gut. Ja, auch nicht. Nigel hat es nicht mitgekriegt. Ist der, weil er immer noch völlig... Also gut, wir sind hier, um eine temporäre Problematik zu lösen. Warum besetzt ihr das Lager von Dieter? Dennis. Und das ist dieser Lager, sondern sein Zuhause. Mhm. Hat er gesagt. Nehmen wir an, er hat das hier gebaut und nun, in einer gewissen Weise steht ihm natürlich, denke ich, auf weltlicher Ebene die Bewohnung seines eigenen Zuhauses zu. Ihr meint den Lich? Ja. Wir sind nur hier, um sein Stand Your Ground Recht zu enforcen. Wie bitte was? Er hat gesagt, ihr seid hier eingebrochen und wir haben gesagt, okay, dann holen wir euch raus. Brauchte Platz für diese Verstreuten. Nun, habt ihr mit ihm geredet? Nun, wir haben es versucht, aber wenn Skeletthorden auf dich gehetzt werden, hast du nicht besonders viel Zeit zum Reden? Nun, ich meine, ihr seid in sein Zuhause eingebrochen. Nun, ich meine, habt ihr erinnert euch daran, wie ihr hierher gekommen seid? Nun, nicht die geschmackvollste Tür, allerdings denke ich nicht, dass sie besonders... Nein, ich meine nicht hierher, hier in diesen Raum, sondern hierher an diesen weitergefassten Ort. Du meinst diese Höhle? Ich meine diese Insel. Ihr wisst nicht mal, Wie weit bin ich mit dem Kind? Alter. Soll noch ein Ei reinlegen? Gib mir mal. Oh mein Gott. Das Kind ist quasi tot. Ist einfach so. Gib mir... genau so habe ich mir auch vorgestellt. Gib mir einen Grapple-Check. Ah, das ist eine 6. Oh Gott sei Dank. Das Kind hat eine 7. Ich habe eine 9 gewürfelt und minus 2. Das ist hier! Ja. Könntet ihr bitte... Könntest du bitte damit aufhören? Nur wenn ihr seinen Namen erwartet. Nein, ich finde, er sollte damit aufhören. Nur wenn ihr den Namen erratet. Warum? Weil ich das möchte, dass hier scheint mir ein Ort zu sein, an dem es viele Rätsel gibt und ich möchte langsam mein eigenes stellen. Dann stellt euer Rätsel. Was ist sein Name? Das ist kein Rätsel. Das ist eine Frage. Er hat 7 Buchstaben und alle kommen im Alphabet vor. Das Rätsel lautet Bibbidi Babbidi Gibbidi Bu. Erratet seinen Namen, aber im Nu. Was weiß ich? Barney. Scheiße, das geht nicht. Björnimann. Geiler Rapper, Björnimann. Ist doch egal, was für eine überhaupt schöne Diskussion. Nun, ihr wolltet, dass er aufhört. Nun, ihr seid hier eingebrochen und seid gerade dabei. Nein, es ist nicht möglich, irgendwo einzubrechen, wo jemand wohnt, der dort eingebrochen ist. Warum nicht? Nun, weil der rechtmäßige Besitzer dieser Katakomben uns Zugang gewährt hat. Nein. Wir sind im Hausrecht. Nein. Ihr seid theoretisch in unser Zuhause. Der rechtmäßige Besitzer dieser Katakomben... Rechtmäßige Besitzer. Dieser untote Verrückte. Entschuldigung, ich hätte gerne, dass ihr in unserer Gegenwart nichts über Untote redet. Er ist nicht tot. Oder untot. Er hat meinen Piekser gespürt. Ich muss der Realität ins Auge blicken. Seht ihr? Er weiß, was er ist. Ich weiß, was ich bin. Aber ich bin glücklich als das, was ich bin. Das stellt niemand hier in Frage. Worüber reden wir überhaupt? Nun, Existenz wäre ein Punkt. Ja? Würdet ihr euch nicht lieber eine kleine Holzhütte bauen an der Oberfläche dieser Insel? Wenn das möglich wäre? Und wieso sollte es nicht möglich sein? Ihr seid... Naja, wie lange seid ihr schon hier? Eine Stunde. Oh, lass mich auf meine Trolluhr gucken. 3 Rätsel. Wir sind ungefähr 3 Rätsel hier. 3 Rätsel. Wie lange seid ihr schon hier? Ein bisschen. 3 Stunden vielleicht. Ihr seid... Also mehr oder weniger direkt hierher. Nun, ich weiß nicht, ob ihr euch unsere Gestalt aufgefallen ist, aber ich denke, wir sehen aus wie Wesen, die in Höhlen wohnen, und ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht von der Ästhetik dieser Höhle ein wenig angezogen fühle. Ihr wisst also nicht, was Gran Ranai ist. Wollen wir das essen? Popcorn. Nein, und wie bitte? Wenn man es nicht essen kann, ist es auch kein Popcorn. Der generelle Konsens scheint Nahrung zu sein. Goodness. Apropos Nahrung. Hat hier irgendjemand zufällig... Oh, wir sind keine Hunde. Finger weg von dem Kind. Gemüse? Ich würde doch kein Kind essen, ihr seid ekelhaft. Euer eins vielleicht. Doch nicht jemand wie ich. Ich habe mein Leben riskiert, um diese... Um es dann später essen zu können. Gibt es noch einen weiteren Ausgang in diesem Raum? Ja, es gibt noch eine weitere Tür, die allerdings komplett verrammelt ist. Mit Holz und Sarkophagen. Gib mir mal einen Stärke-Check. 7. Was ist los heute? Wieso heute? Ich sitze so kacke. Ja, du machst dich daran, du sozusagen, du fängst an rüber zu schambeln, während die reden, und machst dich daran. Warte, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, bitte, bitte, bitte, bitte nicht das auch noch. Wir werden hier von beiden Seiten, wir werden hier von zwei Seiten. Oh Gott. Ich habe versucht mit ihm zu reden, okay, aber wie willst du mit dem Licht reden? Ich meine, er hat nicht, er wollte, es kam immer nur, oh, ich bin Dennis. Er war sehr freundlich zu uns. Ja, weil er in einer Bedrohungslage ist. Also bedrohte ihn doch. Nein, aha. Ich habe dieses, er darf hier nicht rein. Er hat angefangen, ich meine, wir haben 5 Familien verbraucht, bis wir gemerkt haben, wie wir... Ja, 5. Super. Björnemann kann zählen. Dennis hat gesagt, ihr habt ihm irgendetwas... Wie heißt dieses Ding? Was hat Dennis gesagt? Brimborium? Ein Phallus. Ein Phylactus? Diphtherie. Was ist das? Das war's, glaube ich. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr das? Ein Horcrux. Nee, ich muss ihn irgendwie fernhalten. Hier. Also habe ich mir... Das gebaut. Ja, war's. Und jetzt erst bemerkt ihr, dass er die ganze Zeit stehen geblieben ist, weil er etwas verdeckt. Ich bemerke, dass er die ganze Zeit stehen bleibt, um etwas zu verdecken. Ihr seid sehr aufmerksam. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Dann seid ihr nicht besonders aufmerksam, Leute. Und er zieht ein Tuch weg von einem ungefähr 70 cm hohen Gegenstand. Wenn da keine Gurke drunter ist, bin ich nicht beeindruckt. Nein, es ist eine Art aus Metall und Stein gefertigter Halter. Hat fast die Gestalt von zwei Händen, und in der Mitte schwebt eine etwa so große, mit roter Flüssigkeit gefüllte Flasche. Die eher aussieht, als wäre sie gewachsen, als dass sie... Ist das dieses... Vielleicht... Ja. Also gut. Es ist nur, um ihn fernzuhalten. Ich will ihm nichts Böses, aber wir müssen, irgendwo müssen wir bleiben. Ich möchte Folgendes. Ihr wisst nicht, was hinter dieser... Ihr scheint eindeutig eine Grundproblematik hier zu haben. Ihr kommt allerdings nicht zum Punkt. Und wenn ihr nicht zum Punkt kommt, können wir nicht über die Grundproblematik reden. Ja, mit euch rede ich die ganze Zeit über irgendwelchen Was hält euch davon ab, an der Oberfläche dieser Insel zu leben? Die Abenteurer, die hierher kommen? Nun, ich meine, ihr seid Familien und sowas. Sind Abenteurer nicht eigentlich dafür da, um für euch zu kämpfen? Plündern? Schätze? Das ist für euch besser, in diesem quadratischen Raum mit Skeletten auf der anderen Seite zu wohnen, anstatt an der Oberfläche? Sicherer. Was müsste potenziell getan werden, damit ihr hier verschwindet und Dennis wieder in seinem eigenen Bett schlafen kann? Ich bin immer sehr bemüht, Probleme zu lösen. Bringt uns von hier weg. Wohin? Ans Festland. Und fangen wir ein bisschen an zu strahlen, als ich sage. Oh nein! Ich sehe sie vor mir. Eine Brücke. Groß genug, um zwei Landmassen zu verbinden. Dunkler, grauer Kopfsteinpflasterstein. Ja. Habt ihr einen Hammer? an dieser Stelle hören wir auf. Nein! Ja, wir machen nämlich das nächste Mal weiter. Ich habe aber jetzt bestanden, dass es einen zweiten Teil geben wird. Nein, los! Oh ja. Ich hab grad richtig los. Um 10 Minuten noch. Nein. Oh bitte. Nein. Damn. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Macht euch bereit für die zweite Monster-Mail. Und hier gibt es wieder eine Monster-Mail. Monster-Mail. Wir haben eine... Oh yeah! Oh yeah! Wir haben ein Abos mit Z. Ein Abo von Sergeant Kex himself, der sein Abo zum 7. Monat da lässt und uns sagt, One-Shot gemäß, ein monstermäßig geiler Scheiß. Dankeschön. Nice, nice. Thank es wird you. Einen zweiten Teil geben. Ist Sergeant Kex eigentlich auch auf der Comic-Con? Ah ja. Ist die Frage. Wer ist eigentlich auf der Comic-Con? Schreibt das doch mal. Ja. In die Kommentare. Yo, schreibt's in die Kommentare, schreibt's in den Chat. Genau. Auch noch mal hier die Ankündigung. Ach so, genau. Ab dem 27.06. ist das korrekt? Ab dem 28.06. Danke, ich frage extra nach, weil am 30.06. streamen wir erstmal live von der CCXP in Köln, von der Comic-Con. Aus Köln drinne rein. 15 Uhr. Genau. Mit Ulysses zusammen, die uns naja, wir haben eigentlich gefragt, ob wir kommen dürfen und sie haben Die Stream-Idee ist auf deren. Stream-Idee ist auf deren Idee gewachsen. Idee Mist gewachsen. Aber am 28. und 29., also am Freitag und Samstag vor dem Stream-Sonntag, sind Leon, dieser hübsche Mann hier neben mir und der hübsche Mann neben ihm, als Dungeon Master. Hast du gerade nach da geguckt? Du blöd. Mach weiter. Als Dungeon Master auf der Messe für euch, mit euch unterwegs zu Gange, um mit euch zu spielen, für euch zu spielen, um euch zu spielen. Kommt vorbei, seid dabei. Explorers Pack, sei dabei. Ja. Außerdem schaut bei boardgamedinger.de vorbei und besorgt euch ein Exemplar von diesem wunderbaren Brettspiel-Charity-Kalender mit unseren Hackfressen darin und ganz vielen anderen tollen YouTube-Kollegen. Und Rezepten. Und Rezepten. Nein. Hey. Haben wir nicht. Intermission. Ja, wirklich. Ja. Ach, ich will weiterspielen. Nein. Oh Gott. Es geht bald weiter. Nächsten Monat. Machen wir nochmal so ein... geht es mit dem Monster Mash weiter. Monster Mash. Do the Monster Mash. Ja, das war's von uns, glaube ich. Und damit es jetzt nicht noch länger irgendwie awkward wird, was es vielleicht schon ein Stück weit ist, sagen wir einfach... Auf jeden Fall. Wie jeden Abschied. Explore Pack, sei dabei, keep packing, stay exploring, keep monstering. Und kommentiert, wir mögen es, wenn ihr kommentiert. Ja! Share everything.